In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Ich stelle mir gerade vor, wie ich so über den Rastplatz laufe und überall mal klopfe. Du, der Podcast-Rudi, sagt dir da was? Nee, hab ich nie gehört. Besonders so mitten in der Nacht sind die LKW-Fahrer ja grundsätzlich sehr gut gelaunt, dann, wenn man sie weckt. Die meisten können ja noch nicht mal die Sprache sprechen, die ich kann. Ich kann ja eine viel geilere. Aber richtig, ganz ehrlich, ich glaube, du könntest wirklich damit, wenn du nur mittags irgendwie posten würdest, wo du immer isst und so weiter, ich glaube, du könntest damit richtig Follower generieren. Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil es gibt ja wirklich solche Trucker-Accounts. Ja, ja, eben. Dann hier, ich habe einen Tieflader heute, da habe ich hier, was weiß ich, 35 Bohnenfässer drauf. Geil. Hör mal, ich habe jetzt mit einem Kumpels letztens Euro-Truck-Simulator gespielt. Und musste die ganze Zeit daran denken, dass du das ja jeden Tag so machst und wollte den erst schicken, aber ich wusste ja nicht, ob du irgendeine Steam- oder Origin-Plattform oder sowas machst. Ich habe ja immer einen Computer. Ja, aber du hast doch einen Apple, der kannst ja auch Steam drauf machen. Ach so, das geht inzwischen? Das ging immer schon. Ich dachte immer, die wären untermotorisiert und dann sieht alles so aus wie früher auf dem Atari, wenn man mit einem Mac Steam benutzen möchte. Nee, ich glaube nicht, dass das funktioniert schon. Na gut. Müssen wir noch kurz eine Hörprobe machen, weil ich die Aufnahmesituation deutlich verbessert habe. Chris beginnt mal mit der Champions League-Hymne. Wir sind die Besten! Die Champions! Okay, reicht. Und Pocho vielleicht kurz mit der Hamburger Torhymne. Die finde ich cool. Ich habe es mir nicht angehört, Alter, um ehrlich zu sein. Das ist doch nicht mal Ich würde sie auch jetzt nicht wiederholen, weil für mich nur eine Torhymne zählt und das ist das unglaublich sanfte Geräusch von Scooters Maria, I like it loud. Ja, jetzt habe ich dich aber ganz schön an der Nase rumgeführt, weil Scooter singt oder schreit oder wie man es auch immer nennen möchte, auch Scooter die Hamburger Torhymne. Ja, die ist ja dann bald zweitklassig, das ist ja egal. Aber ich finde die cool. Jedes Mal, wenn die ertönt, da dreht bei mir in letzter Zeit vor allem ein Auge, weil mir diese HSV dann doch... Mir dreht da überhaupt kein Auge. Der HSV ist mir im Moment genauso sympathisch wie unser neuer Gesundheitsminister. Also gar keine Ahnung von der Frau Dieter Materie. Spahn. Spohn. Dieter Spahn, ja. Jens Spahn? Was ist mit Jens Spahn? Das ist ja wohl im Moment der Mensch, der neben Donald Trump am meisten wirklich in die Mülltonne gesteckt gehört, oder? Habt ihr das bei Hard Aber Fair gestern gesehen? Aber was der eine Scheiße erzählt. Dass der das so ein bisschen berechnend macht und sich bewusst... Pass auf. Du meinst, dass er sich bewusst damit so ein bisschen PR holt, dass er solche Themen anspricht? Ja, und auch so ein bisschen bei den richtigen Leuten versucht zu fischen, also bei den richtigen in Anführungsstrichen. Also ich glaube schon, dass die Jungs von der NSDAP-Nachfolgepartei jetzt schon so ein Stück weit versuchen, sich mal wieder so ein bisschen Gehör zu verschaffen bei den Rechten. Ja, na klar, die haben Angst, dass die AfD denen die ganzen rechten Stimmen abklaut und das eigentlich ja schon gemacht hat. Das Problem ist nur, dass jemand, der seit dem 22. Lebensjahr im Bundestag sitzt und 15.134 Euro im Monat vom Staat bekommt, sich nicht als Gesundheitsminister hinstellen kann und dann sagen kann, Hartz IV ist keine Armut. Das wäre genauso, wie wenn ich davon erzählen würde, dass unser Raumfahrtprogramm einfach schlecht ist und die Dinge aufzähle, die da zu ändern sind. Und ich verkaufe Kartoffeln eigentlich. Also von daher... Der Chris kommt gar nicht. Was ist deine Lieblingskartoffel? Was in letzter Zeit dazu wieder führte bei mir, ganz ehrlich, ich mache jetzt seit bestimmt, wie alt bin ich jetzt? Um Gottes Willen. 36, ja, ist ja auch egal. 36 bin ich jetzt. Du hast Verlegenheitslachen von Pocho. Ja. Durch die Leitung spritzt schon das Blut, du. Dass seit 15 Jahren keine Politik mehr mache, aber es hat sich auf jeden Fall dahin entwickelt, dass diese neuerliche Sache mit der Großen Koalition und mein Entschluss dazu, jetzt 10 Jahre Tierschutzpartei zu wählen, auf jeden Fall dazu geführt hat, dass ich mal wieder ein bisschen über Politik nachdenke. Dann darfst du dich auch nicht beschweren, Pocho. Worüber? Wenn du keine Politik machst, dann darfst du auch nicht den Mund aufmachen. Ach so. Ich habe schon so viel Politik gemacht in meinem Leben. Das reicht für zwei Leben im heutigen Leben bei den Menschen normalerweise. Jetzt reicht's mir. Da muss auch mal jemand laut werden, finde ich. Meinst du, dass Moment. Dieser imperative Ton irgendwas bei mir wirkt? Imperator-Ton war das. Ach ja, diese Politik-Geschichten, die sind mir fast schon ein bisschen... Ich bin ein bisschen verdrossen, obwohl ich das nie sein wollte, aber inzwischen bin ich's, glaube ich. Ich bin politikverdrossen. Es stellt sich bei mir immer mehr so dieses Gefühl ein, dass man wirklich wenig machen kann, aber man macht ja auch nichts. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich ständig in irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, Kreisverbänden abhänge und versuche, die Welt zu verändern. Aber diese ganze Kack jetzt auch mit diesen Koalitionsverhandlungen und dann diese Affen von der FDP mit ihrem Scheiß da. Also ich fühle mich so schlecht aufgehoben in der deutschen Politikwelt. Ich wüsste wirklich nicht, was ich wählen soll. Also ernsthaft wählen soll. Man kann natürlich immer so einen Spaß wählen wie die, weiß ich nicht, hier die Partei oder von mir aus auch du da mit deinen Tierschützern. Ist alles okay, aber man möchte ja eigentlich schon, dass es vernünftige Politik in Deutschland gibt. Und ich bin mir nicht so sicher, wenn ich da wählen könnte. Vor allem, mein Problem ist ja immer die Digitalisierung. Ja, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja ein wahnsinnig interessanter Mensch. Im Endeffekt muss man erstmal dazu sagen. Und dann bin ich vor allem ein Mensch, der, glaube ich, so ein bisschen Angst vor der Zukunft Deutschlands hat. Weil ich wirklich sehe, oder für mich ist der einzige Rohstoff, den Deutschland hat, das, was die Leute in der Birne haben. So. Weil wir haben halt keine Kohle, wir haben kein Öl oder so. Weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Ich erzähle es euch einfach jetzt mal. Gibt's nämlich gar nicht in Deutschland so. Ich habe, ne, jetzt pass mal auf, ich habe aber letzte Woche auf dem NDR eine Doku übers Wasserbohren, übers Grundwasserbohren gesehen. Wir haben Wasser. Vielleicht ist das der große Gamechanger in der Zukunft. Ja, Wasser, einfach Wasser. Ist sehr überrascht, dass wir auf der Erde Wasser haben, das ist richtig und von daher so, könnte das schon was sein. Mhm. Jetzt habe ich dich aber auf den falschen Fuß erwischt, ne? Mhm. Stimmt, da hast du mir im Endeffekt schon direkt den Wind aus den Segeln genommen. Jetzt wollte ich hier groß einleiten. Nee, aber ich finde das wirklich ein Problem, dass die Leute gefühlt immer dümmer werden. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das in anderen Ländern sich so verhält. Aber gestern zum Beispiel war so ein klassisches Beispiel, dass Menschen dümmer werden. Ich meine, die gab es auch früher schon, aber gestern, ich war im Fitnessstudio so. Chris, du bist ja selber auch Fitnessstudio-Mitglied. Und nicht mehr. Ja, ich war schon mal da. Jetzt bin ich da auf so einem Laufband. Und ich weiß nicht, ob es in deinem Fitnessstudio auch so war. Ich gehe aber davon aus, dass dann 7, 8 Laufbänder nebeneinander stehen. So, und wenn alle im Betrieb sind, ist da ja so eine gewisse Grundlautstärke und ja, also ist halt ordentlich Alarm, sage ich. Ja, die man aber als kultivierter Bürger nicht mitbekommt, weil man ja hoffentlich sich abschottet durch Stöpsel im Ohr. Richtig, richtig. So, dann gibt es aber immer wieder zwei Vollidioten, meistens ist es dann nur einer, die der Meinung sind, sie müssten jetzt trotzdem noch miteinander reden. Und schreien sich dann an, ja. Ja, ey, da kriege ich, die letzten 20 Minuten gestern bin ich wollte eine Hantelstange holen und dem die Hantelstange in die Fresse hauen. Das ging gar nicht mehr. Ich habe wirklich die Nippel im Ohr auf volle Pulle gestellt und trotzdem habe ich den Affen die ganze Zeit schreien gehört und dachte mir so, sag mal, fällt dir das nicht auf? Weil vor allem, wenn du auf diesem Laufband stehst, dann ist es ja wirklich relativ laut und ich kann auch nachvollziehen, dass es dann vielleicht den Eindruck macht, dass man... Ja. Irgendwie, dass andere das nicht hören würden, aber spätestens die Jungs, die, weiß ich nicht, 2 Meter vor dir stehen und auf einem Hometrainer sitzen oder auf so einem Fahrradrennsimulator, dann kann man sich schon denken, ja, die könnten vielleicht von mir so ein Stück weit gestört werden. Und ich glaube, dass das schon was mit Intelligenz zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das größte Problem für Deutschland ist, dass Leute sich auf Laufbändern anschreien, aber es ist eines der Probleme, die man... Es ist schon mal ein Anfang. Muss man angehen. Ricky Potter, jetzt muss ich euch mal was Trauriges erzählen. Boah. Denn ich werde bald wieder im Fitnessstudio sein. Als Anschreier. Hinter den Laufbändern. Mit dem Knüppel. Schaut sie da! Das ist dein Job. Was ich bei mir im Fitnessstudio in Langenhagen nicht verstehe, ich finde es völlig okay, da hängen ja auch immer so Fernsehserien, ne? Ja. Fernsehge. Ich verstehe es absolut, wenn da NTV oder N24 läuft, wenn da diese News-Banderole unten durchläuft. Das verstehe ich. Was willst du sonst da laufen lassen? Aber auf einem, oder lass Eurosport oder sonst was laufen. Geil, ne? Sport News AD. Ja, lass das laufen. Lass es laufen. Endlos. Aber auf dem einen läuft der SWR. Ohne Ton. Ohne Ton. Die haben sie da reingekauft. So, aber jetzt die traurige Geschichte, ich halte irgendwann bitte fest, ich bin bei dir im Fitnessstudio und zwar aus Reha-Gründen. Oh, erzähl. Ich hab ihn. Den Stoffwechselerkrankung, Chris? Hast du schon bei Mario angerufen? Potzo, ich gucke dich an. Mhm. Ich hab ihn. Ja, wen denn? Nee, ich hab ihn. Ja, wen denn? Den Bandscheibenvorfall. Oh, schön. Ja! Und das mit 29. Und das mit 46, du. Ich habe wirklich einen Bandscheibenvorfall. Und zwar war, jetzt pass mal auf, letzte Woche war ich beim Chiropractic bei Robert Shaw aus L.A. Wirklich. Ich war beim American Chiropractic, weil ich immer beim Joggen eine rechte taube Arschbacke kriege. Vielleicht rollst du falsch ab mit dem Ballen. Und dann bin ich zu ihm. Du sollst einfach nur einen kleineren Strap-on benutzen. Schön. War das heute schon der Anmachspruch für die Sendung? Und dann habe ich da so ein Check-up machen lassen für geschenkte 100 Euro. Wirklich. Jede weitere Sitzung kostete mich nur 60 Euro und ich war bisher erst viermal da. Also ich bin jetzt schon bankrott. So. Also das Positive vorweg ist, du musst dich da auch unter anderem auf zwei Waagen stellen und ich wiege original 42 Kilo auf der linken Seite und auf der rechten 42,2. Das ist top, ein Top-Wert. Das ist mir aber auch schon mal bei dir aufgefallen, dass du da sehr gut ausgependelt bist. Ich bin toll ausgependelt. Dann aber diese sehr charmante Frau, Madame Wilkins. Deutet übrigens auch darauf hin, dass du noch nie eine Hodentorsion hattest. Richtig, ja. So. Und dann sagte die charmante junge Dame, aber auch hier enden auch schon die positiven Nachrichten. Dann hat sie mir dieses Diagramm gezeigt von meiner Wirbelsäule und ich habe, der Top-Wert ist 0, den hat keiner. 0% Fehlstellung. 0% Fehlstellung. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Wirbelsäule bei dem langen Penis so meine korrekt ist. Meine nicht, aber der Raphael ist schon immer nah an der Perfektion gewesen. Richtig. Ja. Max Gruse hat ein Fragezeichen als Wirbelsäule, habe ich mal in einem Diagramm gesehen. Ich dachte Rey Mysterio auf dem Bauch. Max Kruse hat doch nie Rückgrat gehabt. Schön, Pacho. Der zweite Anmachspruch, glaube ich. Ja. Warte mal ab, wenn ich gleich noch den Brustring-Talk beleidige. Da lasse ich nicht drauf kommen. Und dann hat mir die junge Frau gesagt, dass ich läppische 2900% Fehlstellung bei allen Wirbeln habe. Und wir wissen ja, mathematisch. Ist das, ja, ist das. Du bist ist ein Kreis. Das, im Endeffekt hat man herausgefunden. Im Prinzip bin ich wirbellos im Prinzip. Ja, bin ich ein Pantoffel, bin im Prinzip vom Pantoffeltierchen. Vom bist bin du. Ich ein Pantoffeltierchen, ja. Ja. Das größte lebende Pantoffeltierchen in Langenhagen. Wir wussten es schon immer im Endeffekt. Ja. Und deswegen bist du auch immer so agil gewesen in der Küche, da hast du Schubladen erreicht, das war für andere Köche undenkbar, da hast du dir einen Namen gemacht. Ihr kennt doch hier Fantastic Four, der Typ, der sich so verbiegen kann, dafür hat Chris Modell gestanden. Absolut, ich bin Mr. Fantastic. Fantastic, ja. Mr. Fantastic 3 bist du. Ja, nun, ist es soweit, und ich bin dann zu Robert Shaw in seinen Kabuff gekommen, es ist ein großer, stämmiger, sehr charismatischer Typ und er hat diese Daten gelesen und hat dann gesagt, Stand-up, habe ich noch verstanden, dann sollte ich mich seitlich zu ihm stellen und dann hat mich gefragt, wo wird's taub, an der Seite des Schenkels oder hinten? Da habe ich gesagt, ganz klar hinten. Dann sollte ich mich sollte ich das rechte Bein anziehen und nur auf einem Bein stehen. Ich habe Lilly gesehen und das Baby, wie beide dachten, gleich flippt da aus und klatscht dem LA-Typen eine. Weil ich habe wirklich gedacht, er trollt mich. Ich sollte im Stehen das rechte Knie so weit anheben, wie ich konnte. Jetzt schon, das muss ich kurz einfügen, ist das schon eine härtere Trainingseinheit als sonst beim HSV, um hier den Fußballbezug immer aufrecht zu halten. Ja, und die Dennis Fretzler immer in seinem Leben gemacht hat. Ist der eigentlich immer noch so dick? Der kann immer auf zwei Beinen stehen, der kippt ja immer nach vorne wegen der Plauze. So. Im Endeffekt immer zwei Leute, die ihn festhalten, damit er nicht nach vorne wegkippt. Den Talisman und den Storch. Ja. Ist der Storch noch im Apple Store? Ja, ich frag dich das. Ja, ich übrigens, das muss man vielleicht auch noch sagen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob er da jemals gearbeitet hat oder ob er einer dieser Kiddies war, die ständig die Geräte da angetouched haben. Es ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass mittlerweile ganz viele Kinder, früher sind wir ja zum Mediamarkt gegangen und haben da die neue PlayStation ausprobiert an diesen Ständen. Jetzt rennen die immer in die Apple Stores und knallen da die ganze Zeit die Handys voll mit ihren Fettfingern. Die Missgeburten. Bastarde. So, und dann stand ich da auf meinem linken Scheißbein und Robert fucking Shaw, ich will immer Peter Shaw sagen, und nein, der ist keiner von den drei Fragezeichen, sticht mir den Zeigefinger hinten zwischen die, weiß ich nicht, ich hab gehofft, er schiebt mir hinten rein, das wäre nämlich schöner gewesen. Das wäre wirklich schöner gewesen. Aber er ballert den mir in die Wirbelsäule hinten rein und original taub, arschtaub, und ich brach zusammen, knickte ein. So, und dann sagte er, es ist eindeutig, I bet my whole money, sagt er. Bandscheibenvorfall, und er hat das gesagt, original, als hätte er gerade die Nachricht bekommen, dass alle seine Kinder, Eltern und alle Verwandten tot sind. Ich dachte, weil er das so ernst gesagt hat, er verarscht mich. Aber nein, er sagte, ich habe wirklich einen Bandscheibenvorfall. Und dann war ich bei, da war ich dabei zweimal bei ihm auf der Pritsche. Bei einem habe ich sogar eine Tonaufnahme gemacht. Ich spiele die gleich mal ab. Oh ja, das ich hab, ist, ich wollte gerade nachfragen. Das durfte ich mir. Und jetzt, Pocho, habe ich einen Bandscheibenvorfall. So, nächste lustige Geschichte, noch viel lustigere Geschichte. Am Freitag habe ich mit meiner besten Freundin beim Umzug geholfen und da habe ich eine Waschmaschine getragen, selbstverständlich. Mit zwei Ivo 800 habe ich das mit ihrem Vater hochgeschleppt, die Waschmaschine. Und dann erfuhr ich, dass er auch schon zwei Bandscheibenvorfälle hatte und ich bin mir ziemlich sicher, als Chiropraktikgänger, er hatte da den dritten, weil er brach im Treppenhaus zusammen. Ja, das schön. Ist meine Bandscheibenvorfallgeschichte. Du kannst schön, ja den oder? Vater fragen, ob der in Zukunft hier mitpodcasten will, dann haben wir die Chiropraktik-Gang. Ja, so, die Chiropraktikanten haben wir dann. Das wird wunderbar. Da könnt ihr euch dann immer über die neuesten Insider-News und Sachen Rückenprobleme austauschen. Interessanterweise bin ich der Einzige, der wirklich prädestiniert dafür ist, einen Bandscheibenvorfall zu bekommen, weil ja gefühlt, ich glaube, auch 2712% aller Lkw-Fahrer haben Bandscheibenvorfälle, aber ich habe einen wunderschönen Rücken. Muss ich sagen. Ja, der steht wie eine Eins. Pocho, der Vater sagte, dass der Erste immer der Schönste ist. So ähnlich. Ich habe es dann gleichgezogen wie die erste Meisterschaft. Der Erste ist immer der Schönste, sagt er. Also mein erster Bandscheibenvorfall ereignete sich am Kühlregal, als ich Erdbeeren einräumte und mich nach unten beugte und nicht mehr nach oben kam. Ich war 16. und du warst 37. Nein. Ich war kein Kind mehr. Das ist eine wunderschöne Singstimme. Ja. Du hast eine wunderschöne Singstimme. Ich habe eine wunderschöne Singstimme. So hört sich. Du musst ja auch sagen, durch die Qualität deiner Mikrofon-Funkanlage wird deine Stimme natürlich, wird die natürlich in die Welt rausgetragen in einer Art und Weise, die seinesgleichen sucht. Das ist mein neuer Podcast, Freifunker Cast. So. Sag mal, wie hießen denn noch Planet Kai und Maxi Lorenz? Ich habe gerade auch überlegt, die Landfunker. Landfunker, gibt's die noch? Die waren super. Ach, so weit bin ich nie mehr im Podcast-Store gewesen. Zuletzt, und die haben mich nie mehr reingewagt. Da wurde es dann dunkel und nee, da habe ich gesagt, nee, komm, es reicht hier, die gängigen Nummer 1 Podcasts zu hören. Die höre ich auch alle. So, jetzt aber, ey, so schlimm das ist, aber mir brennt das wirklich jetzt schon. Jetzt hört mal. Das gibt's doch nicht. Besser. Gestern nach der Behandlung hat es ein bisschen gezogen. Hier. Ja. Aber kann ja sein, dass es was gelöst hat oder so. Hier ist absolut Gift. Ja? Das dürfen Sie nicht mehr im Hintersack haben. Vorsack, Jacke, aber nicht in dem Hintersack. Im Hintersack. Nicht mehr. Das ist so spannend, ey. Sag mal ruhig jetzt, Mensch. Oh ja, ich bin halt aufgeregt. Jetzt knallt es, ich dachte, der schießt mir. Ja, sieht das hier, mein schönes Muskelkater gehabt, in Oberschenkel und Untenrücken. Das sehe ich nicht, okay. Na? Das sieht man? Nein, sie hat das mein Assistent erzählt. Sie okay. Hat das geschrieben. Okay. Ja. Ist das einer deiner Wirbel, der da rumkullert, oder was? Oh, Pinocchio bist du doch. Ich bin gerade gekommen, glaube ich. Auf den Rücken. Super schön. Jetzt muss ich auf den Rücken. Das kann ich mir stundenlang anhören. Jetzt kommt das Gemisch. Machst du also? Es hört sich an, als wenn da irgendwie ein Korken aus der Flasche ziehen würde. Aber was mit meinem Genick? Wunderschön. Also das sind wirklich Einblicke. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein anderer Podcast so tief sich öffnet, auch für seine Hörer, wie wir. Und das in der zweiten Folge. Ja. Da lassen wir wirklich tief blicken und das ist erst der Anfang. Und als Bonusmaterial für die Leute, die neben der Light-Version auch die Vollversion kaufen, gibt es das nötige Videomaterial dieser Aufnahme auch noch dazu. Genau, mit Röntgenbildern. Mit Röntgenbildern online. Auch als PDF noch runterladen. Ja, die Diagnose gibt es dann als Folie extra oben drauf. Unterschrieben vom Chris. aber da kann ich dich auch noch mal fragen, Ricky. Ich habe letztens mit meiner sehr, sehr guten Freundin aus Erfurt die Diskussion gehabt, dass ich über einen Overhead-Projektor gesprochen habe. Die hießen ja bei euch da anders. Wie hieß der noch gleich? Ja, ja. Telelux oder sowas? Ja, Polylux. Polylux. Ja, genau. Das kann ich meine Fresse. Ja, ich finde es ja doch. Also so sind Unterschiede. Ne? Das war ja genauso, als ich damals zur Bundeswehr kam und und ein Teilchen haben wollte. Wisst ihr beide, was ein Teilchen ist, oder sagt ihr auch anders dazu? Nee, so Teilchen, weiß ich, das ist was beim Bäcker. Genau. Und die, da, wo ich beim Bund war, die sagen dazu Stückchen. Süße Stückle, sagt mir. Das ist ein süßes Stückle. Hier, bringst du mir ein süßes Stückle mit? Ja. Wenn der Taifun Korkut praktisch in Bad Cannstatt zum Bäcker geht, dann sei der ein süßes Stückle bitte und vier Lauge weg. Das bestellt er dann beim Bäcker, der Taifun Korkut. Ja. Ist halt ein Mann vom Volk. Der geht auch nur zum normalen Bäcker. Der Taifun. Hallo, ich bin's, der Taifun. Oh, gut. Jetzt muss ich aber wirklich, ich muss das ansprechen, weil es mir seit Samstag wirklich auf der Seele brennt und ich habe es vorhin schon thematisiert, Hamburg. Das ist wirklich für mich echt ein Thema. Ich weiß nicht, geht euch das nicht so, Chris? Du bist ja auch so ein Stück weit mit Hamburg verbunden. Wie weiß das denn? Na, du hast mir mal gesagt, dass das eigentlich so mit deiner Lieblingsstadt ist. Ja, das sowieso. Ja, klar. Ja, aber dann hat man ja, also so geht's mir ja auch mit anderen Städten, dass man dann irgendwie auch so ein bisschen guckt, was da so für Fußball gespielt wird. Nicht, dass man jetzt direkt ein Fan wird vom HSV, aber mir geht's zumindest so, dass Verfolgst du die Mannschaft von Dorsten? Ja, da bin ich ganz tief in der Materie drin. Tussis aus Dorsten, die verfolge ich. Ja. Es gibt wirklich hier bei uns eine Mannschaft, die heißen die Tussis Tübingen, glaube ich. Das ist eine Frauenhandballmannschaft oder irgendein Sport mit Frauen auf jeden Fall. Tussis. Wusstet ihr, jetzt geht's ab. Wir haben einen Bekannten, der war bei uns im Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe den Namen vergessen. Stefan heißt der, glaube ich. Riesentyp, stellte sich heraus, als wir bei uns gegessen haben, bei uns zu Hause, dass der Volleyball spielt. Habe ich euch das schon mal erzählt? Es ist unfassbar eigentlich, dass du jemanden kennst, der Volleyball spielt. Aber ja, ich finde es wirklich unfassbar. Ich finde viel geiler dieses Unterschwellige. Den haben wir im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt. Ja, nur dann, da lernst du Leute. Dann haben wir bei uns zu Hause gegessen. Wir hatten ein Vier-Gänge-Menü und ja, wer weiß. Wir haben bei uns tatsächlich im Sommerhäuschen gegessen. Ja, siehst du, im Sommerhäuschen. Ja. Jetzt höre doch mal. Und tatsächlich lernt man doch nur... Man lernt doch nur im Geburtsvorbereitungskurs Menschen kennen, die Volleyball spielen. So, und das, jetzt pass mal auf. Die Mädels müssen diese Hotpants tragen, damit der Sport attraktiver wird. Ja gut, das ist jetzt aber auch noch nicht so eine Mega-News, oder? Also, wusstest du das? Ja, hast du gedacht, dass die beim Beachvolleyball absichtlich nichts anhaben, oder was? Also genau, das Beispiel wollte ich auch nennen, Beachvolleyball. Da gucke ich auch wirklich, oder guck dir mal so eine Werbung auf Sky an, die dann jetzt im Frühjahr wieder anfängt, wäre der Smart Cup Beach Volleyball. Du hast nur Ärsche im Bild. Ja, ist ja auch. Du hast nur Ärsche im Bild. Ja, ich mein, das ist ja. Ist ja auch gut so, aber. Ne? Ja, aber ich dachte, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, Volleyball ist der integerste Sport, den ich noch kenne. Ja. Jetzt fange ich mal wieder ein. Jetzt will ich das wirklich von euch wissen, wie ihr den Scheiß da um Christian Titz bewertet. Ich habe mir wirklich die ganzen letzten beiden Tage in den Kopf zerbrochen. Was könnten die beiden Vögel darüber denken? Weil ich habe ja schon... Ich bin hin und her gerissen. Es geht mir natürlich hauptsächlich um Papadopoulos. Und auch ein Stück weit um... Wie heißt der andere Vogel, der das Maul aufgemacht hat? Wallacy? Kostic. Und Kostic hat auch schon gesagt. Und Wallacy wurde gerade suspendiert. Ja, das habe ich bereits mitbekommen, dass der irgendwie jetzt degradiert wurde erstmal. Also der wird wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Aber also erstmal, habt ihr das Spiel überhaupt gesehen? Zusammenfassung oder so? Oder Zusammenfassung. Ich habe Konferenz gesehen, ja, ein bisschen. Man kann ja schon sagen, dass es zunächst eigentlich ganz gut aussah für Hamburg. Also die haben die ganze erste Halbzeit. Die ganze erste Halbzeit. Was ich schön fand, dass so ein paar Veränderungen kamen, die ich ja prophezeit habe. Ja, also ich habe ja gesagt, der Pollersbeck, der wird wahrscheinlich im Tor stehen. Hab damals behauptet, er wäre von Gladbach gekommen, aber das war im Eifer des Gefechts. Er kommt natürlich aus Braunschweig. Dass der ins Tor gestellt wurde, finde ich schon mal cool, dass der Titz das gemacht hat. Und dass er auch sonst sich da mit den Jungen so ein Stück weit aus der Deckung gewagt hat, fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ja, also gerade hier der im Mittelfeld da, der neue Sechser, den fand ich schon sehr Matti, spannend. Matti. Steinmann? Ja, Matti Steinmann. Ja, der macht einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck. Die zwei anderen da, Jan-Fiete Arp und Ito, sind sowieso Habt ihr das mitbekommen mit Arp, was ich euch geschickt habe? Mit Bayern. Ja, dass die den wahrscheinlich verpflichten und ausleihen für 2 Jahre. Kann man gleich nochmal kurz drüber sprechen. Also sprich, Titz hat sich ja schon was dabei gedacht bei dieser Aufstellung und hat so ein paar etablierte Jungs draußen gelassen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das ja überall diskutiert wird. Und ich finde es wirklich interessant, wie man das bewertet, weil natürlich Papadopoulos gesagt hat, ja, also es kann ja irgendwo nicht sein, dass du mich hier rausschmeißt. Ich habe ja bislang nicht die allerschlechtesten Leistungen gebracht. Außerdem braucht es auch so ein Stück weit Typen auf dem Platz. Also so habe ich das jedenfalls interpretiert. Und er ist da ziemlich angepisst. Meine Meinung dazu ist, dass selbst wenn das stimmen würde, muss er sich in so einer Situation einfach zurückhalten, ja, die Fresse halten. Er muss es akzeptieren und jetzt steht sozusagen, ja, ich sag mal, der Erfolg des Vereins klingt beim HSV ein bisschen albern, aber ihr wisst, was ich meine, eigentlich über allem und er muss sich damit so ein Stück weit zurückhalten. Aber im Prinzip, also seine Sicht, die Sicht des Spielers kann ich ein Stück weit natürlich schon nachvollziehen. Nur, wie reagiert der Verein jetzt richtig? Denn, und dann ist meine Frage abgeschlossen und ihr könnt gerne darauf antworten, denn ich kann mir vorstellen, dass beim HSV viele auch schon ein bisschen grübeln, naja, also wenn es dann in die zweite Liga geht, dann gilt es natürlich auch mit dem vorhandenen Spielermaterial noch möglichst viel Asche zu machen und ein Papadopoulos, der auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne, der wird wahrscheinlich nicht so viel wert sein am Ende der Spielzeit wie ein Papadopoulos, der jetzt hier sich die letzten 7 Spiele noch voll ins Zeug wirft. Gleiches gilt für einen Kostic, für einen Wallacy. Also, weißt du, dass da praktisch finanzielle Interessen schon wieder über dem Wohl des Vereins gestellt werden. Ja, also für mich ist das ganze Thema ein bisschen tiefer als einfach nur, ich habe jetzt die Entscheidung des Trainers kritisiert. So, was sagst du denn? Kann sich angeschaut werden? Du. Ich möchte nicht als erstes, ich bin eingeschüchtert. Pass mal auf, also ganz ehrlich, beim HSV und wenn du diese Spieler jetzt auf einmal nimmst, die du gerade genannt hast, Papadopoulos, Wallacy und wer war der dritte? Kostic auch, muss Kostic nennen. Okay, die sich über die Situation beschweren. Hast du in dieser Situation 3 Leute schon mal, bei Kostic weiß ich es nicht, aber bei 2 Leuten bin ich mir sicher, dass das beides Leute sind, die so schwierige Charaktere im wirklichen Leben sind, wie du es gar nicht anders darstellen kannst. Papadopoulos war nicht umsonst bei 1000 Vereinen schon und hat sich da nicht durchgesetzt. Ja, und du hast ja auch das andere Beispiel beim HSV, bei Spielern, die da hingewechselt sind. Zum Beispiel, wenn du jetzt André Hahn als ehemaligen Gladbach-Spieler, den ich jetzt noch da beobachtet habe, der ja auch von dieser Streichung betroffen ist, sozusagen. Ich kann den Trainer verstehen, er will da ein Signal setzen und so weiter. Deine Aussage, dass du Spieler auch verstehen kannst, ist auch klar, weil man auch irgendwie in die Fairness da reinbringen muss und Papadopoulos und so weiter dann eher wie so ein Bauernopfer rüberkommt. Andererseits hat, und das haben wir letzte Woche schon angesprochen, hat dieser Trainer auch nichts zu verlieren. Jetzt noch viel weniger als vorher. Warum? Ganz einfach. Die erste Halbzeit war gut. Der HSV hat gezeigt, dass er in eine Richtung gehen kann, die funktionieren kann. Aber es ist wie bei jedem Spiel in dieser Saison so, wenn dann etwas gegen diese Sache läuft, bricht dieses ganze Konstrukt wie ein Kartenhaus zusammen. Und alles, was am Ende übrig bleibt, ist ganz einfach so, dass der HSV mit 0 Punkten aus dem Spiel rausgeht. Und jetzt letzter mit 18 Punkten ist, und wenn wir die ganze Saison davon gesprochen haben, dass der 1. FC Köln so gut wie abgestiegen ist, dann ist der HSV jetzt einfach fällig. Ende. Der HSV ganz kurz, bevor der Chris antwortet, was dazu sagen, ich finde es immer ein bisschen verfrüht, schon bei 5 oder wie viel Punkte Abstand haben sie jetzt zu 7 haben sie zu Relegationsplatz. Die Fakten sprechen doch total gegen den HSV. Heimtabelle letzter, Auswärtstabelle letzter, Hinrundentabelle 17. Rückrundentabelle aktuell 18. Also mehr Fakten gehen nicht. Mehr das ist absolut nicht richtig. Aber das hat ja der Pocho gerade angedeutet. Titz hat nichts zu verlieren, muss ein Stück weit all in gehen. Ja, er wurde ja erstmal nur als Interimstrainer Wenn der jetzt abliefert, der muss ja nicht alles gewinnen, aber wenn der jetzt, sagen wir mal, sich wieder rankämpft an Platz 16 oder so, dann ist der doch der legitime der legitime Aufbautrainer für die zweite Liga. Ich finde, der hat schon was zu verlieren. Da du verbrennst ja doch jetzt... Fragezeichen dahinter, weil du ja noch nicht mal weißt, wer sein Chef werden soll. Da haben wir ja schon ein Riesenproblem. Gut, ja. Sowieso. In dieser Phase, ohne... Also, den Tott, den finde ich... Ja, den haben sie von Karlsruhe geholt. Der hat da wohl anscheinend einen guten Job gemacht, möglicherweise. Aber jetzt ohne komplette sportliche Leitung da zu stehen, wenn du die neue Saison vorbereiten musst, die schwierigste Saison der Vereinsgeschichte, wahrscheinlich Neuaufbau in der zweiten Liga, ist für mich so unglaublich katastrophal. Du kannst im Sommer nichts kaufen, weil da alle Preise explodieren. Das ist die erste WM in dieser neuen Zeitrechnung, sage ich, wo Spieler jetzt Mohamed Salah für 245 Millionen möglicherweise. Ja. Was kosten denn dann nach der WM? Also Ägypten ist, glaube ich, nicht bei der WM, aber jetzt als Beispiel. Ne? Also was geht denn dann ab? Was du nicht vergessen darfst, welcher Spieler möchte denn noch zum HSV? Welcher gestandene Spieler? Genau. Das kommt ja noch dazu, zu dem ganzen... Nicht nur, weil man da nicht zweite Liga möglicherweise spielen will, sondern weil du da faktisch... Es ist tatsächlich Fakt, du wirst dort schlechter. Wenn du da hingehst, wirst du schlechter... Und dieser Augsburger, Grzechowski, wie heißt der? Gregoric. Der spielt eine ziemlich gute Saison, Leute. Ja, ich finde hier bei Hannover, Oscholek hat zunächst ja auch eine ganz gute Rolle übernommen. Also jetzt hängt er, glaube ich, gerade so ein bisschen zwischen der Seite. Ja, aber die Hinrunde war, glaube ich, gar nicht schlecht von dem. Die Hinrunde war sehr gut. Hängen aber einige durch bei 96 momentan. Boah, aber reicht. Aber reicht, weil es noch viel, viel blindere gibt möglicherweise. Aber ich finde schon, dass der Titz, wenn der alle Fakten auf seiner Seite hat, dann ist es doch egal, wer sein neuer Chef ist. Wenn der Punkte jetzt holt, die steigen ab, Alter. Das tut mir leid. Ja, aber für mich ist es jetzt ganz wichtig, dass von Seiten des Vereins auch ein ganz klares Signal gesetzt wird. Und wirklich jetzt, bis auf Wallacy, klar, da wurde jetzt schon reagiert, aber ich finde auch, dass man sagen muss, okay, das, was Papadopoulos gemacht hat, das Thema ist durch, das geht gar nicht. Dann, ich weiß nicht, aus welcher Richtung dieses Kostic-Ding kam, dass er nicht in der zweiten Liga spielen wird. Ist das jetzt von einem Spielerberater gewesen? Hat der Spieler sich selber geäußert? Da muss man natürlich dann nochmal differenzieren, wenn es der Spielerberater sagt, ja. Die erzählen viel, wenn der Tag lang ist, sollte der Spieler das gesagt haben. In der Situation jetzt finde ich, das geht gar nicht. Vor allem, wenn man überlegt, Kostic ist ein Spieler, der letzten Endes die komplette Karriere in der Bundesliga gegen den Abstieg gespielt hat. Zuerst mit dem VfB, da ist er dann abgestiegen, dann ist er nach Hamburg gegangen, hat letzte Saison, einen Spieltag vor Saisonende noch gerade so die Klasse gehalten. Jetzt steigt er wieder ab. Ich finde, da sollte man sich so ein bisschen zurückhalten, auch wenn ich der Meinung bin, dass Kostic ein hervorragender Fußballspieler ist. Nichtsdestotrotz, wenn ich über Jahre gegen den Abstieg spiele, sollte ich vielleicht erstmal die Fresse halten, dass ich nicht in die zweite Liga will. Weil vielleicht gehöre ich genau dahin. Ja, ein Alexandro Maxim, der denkt auch immer, er wäre irgendwie der geilste Fußballer ever und beschwert sich darüber, dass er in Stuttgart nie eine Chance bekommen hat, geht nach Mainz und dann kackt er genauso ab wie beim VfB. Also ich finde, da sollten sich die Spieler grundsätzlich einfach ein Stück weit zurückhalten. Und vor allem glaube ich, dass die Jungs sich da in Hamburg auch deshalb zurückhalten sollten, weil sie ja sehen, was da im Umfeld los ist. Also ich fand das ja mega geil, als der Bus da ankam und die sind durchgedreht, wie sonst was, und haben die Jungs frenetisch begrüßt. Das gab es zwar letzte Saison auch, aber ich finde, in dieser Situation ist es noch mal bemerkenswerter, weil der Auftritt gegen Bayern schon so eine Katastrophe war und weil man wirklich im Endeffekt auch so ein Stück weit die Hoffnung verloren hat. Und deswegen, darf ich mal kurz, das nervt mich. Man hört doch immer jetzt gerade, wo auch Hamburg wirklich immer die Hucke voll kriegt. Ne? Und ich habe jetzt auch letzte Woche immer wieder gehört, man darf in München 6-0 verlieren. Mit was für einer Ehre fahren denn da die Mannschaften hin, sag mal ganz im Ernst. Ich glaube, was die damit meinen, seid ihr wirklich der Meinung? Nee, ich glaube, verlieren kannst, durchaus, aber doch nicht 6-0, auch wenn es der FC Bayern ist. Wenn der SC Langenhagen sagt, wir verlieren 6-0 gegen Bayern, würde man sagen, ja, kannst du auf jeden Fall mal machen. Aber was ich damit meine, ich glaube, die meinen damit, wenn du, ja, wenn Bayern ins Laufen kommt, dann ist sowas möglich. Ja, also das muss nicht unbedingt bedeuten, dass du dich als Verein im Laufe des Spiels deinem Schicksal dahin gibst, sozusagen, sondern Bayern hat die Qualität, eine Mannschaft mit 6-0 aus dem eigenen Stadion zu schießen. Nur in dem Fall bei Hamburg war es ja dann so, dass man wirklich das Gefühl hatte, die haben ab der ersten Minute die Buchse voll gehabt und auch nicht so richtig Bock gehabt, da zu spielen. Und ja, also deswegen, glaube ich, haben viele gesagt, ja, man kann in München zwar mal 6-0 verlieren, aber dann nicht so. Aber ich sehe es prinzipiell so wie du. Du musst da wirklich dann wirklich mit den Messern, mit dem Messer zwischen den Zähnen im Endeffekt ums Überleben kämpfen. Es soll zumindest so aussehen, als würde es der Fall sein. Und das hat dieser Verein vermissen lassen. Und da kann ich wieder die Parallele ziehen zum VfB. So ging es uns genauso vor 2 Jahren. Ich verstehe das dann auch nicht. Das sind ja alles qualitativ eigentlich gute Spieler. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass die Jungs, ich weiß nicht, das sind die Charaktere dieser Spieler dann, die passen sich den anderen schon bestehenden Spielern irgendwie ein Stück weit an. Also man hat ja auch das Gefühl, dass ein Hahn eigentlich ein Typ wäre, der vielleicht, weißt du, ein Stück weit, ja, was mit in diese Mannschaft bringen kann, so einen gewissen Kampfgeist. Ja. Ich verstehe das auch überhaupt nicht, dass sich da so viele fast schon unterordnen. Auch ein Papadopoulos, man kann jetzt sagen, was man will, ob das jetzt ein Lautsprecher ist, hin oder her, aber trotzdem habe ich bei dem nie das Gefühl, dass er jetzt so ein richtiger Leader ist auf dem Platz. Der wirkt immer wie so ein Quatschkopf, der da rumrennt und alle sich künstlich aufregt. Also es wirkt halt nicht so, als ob er die Mannschaft aufrütteln will, sondern als ob er halt mal irgendwas macht, damit er was macht. Aber ja, ich weiß nicht, also die Auftritte des HSV hinterlassen mich ein Stück weit ratlos, weil das Gegenteil sieht man zum Beispiel beim FC in Köln. Da merkt man schon, dass sich was versucht, dagegen zu stemmen. So, also da merkt man ganz klar, die glauben an die Minimalchance. Und dann hast du das andere Gegenteil beim HSV. Da scheint wirklich gar keiner mehr Hoffnung zu haben. Und gleiches gilt übrigens, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, weil die kommen immer so ein bisschen gut davon für Wolfsburg und für Mainz. Die profitieren natürlich davon, dass der HSV wirklich alles bis dahin Dagewesene in Schatten stellt. Aber was Mainz da so abliefert und auch Wolfsburg, ist auch bitter, ja. Lächerlich. Also gerade Wolfsburg mit dem Kader, das ist unfassbar. Also, aber die Zusammenstellung ist auch so wahllos, ne? Dass du Mali und Didavi hast, das sind für mich identische Spieler. Aber auch da muss man natürlich wieder sagen, so ein Didavi war auch der Erste, der beim VfB geschrieben hat, der Mensch, jetzt gehe ich erstmal. Also auch da kann man vielleicht die Charakterfrage wieder stellen. Und ein Stück weit, weißt du, jetzt wird darüber diskutiert. Das ist doch dasselbe wie bei uns bei Levi, dann verpiss ich. Ja, nur der FC Bayern ist halt ein Verein, der das eher sagen kann, ja, obwohl ich der Meinung bin, dass es für Bayern schon ein extrem herber Verlust wäre, wenn der geht. Aber dennoch kann so eine Mannschaft wie Bayern München das besser kompensieren als Wolfsburg, jetzt mit Didavi oder Stuttgart mit Didavi. Also Didavi war schon ein wichtiger Spieler, wenn er Bock hat. Leider Gottes muss man diese Einschränkungen machen. Das macht der Ole auch noch. ja, stimmt, der hat ja auch wieder ein paar richtig gute Dinger gehalten gegen Leipzig. Mega, oder? Mega. Ja, jetzt ist halt die Frage, zum einen natürlich, alle schreiben den HSV ab, mir geht's ähnlich, ja, ich sehe da auch wenig Licht am Ende des Tunnels, aber ich sag mal so, gegen Stuttgart würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn sie da irgendwie 3 Punkte holen können. Stuttgart ist so eine ganz typische Mannschaft, die genau in solchen Momenten immer gerne Gegner aufbaut. Ja. Wir sind dafür irgendwie prädestiniert letzten Endes. Nichtsdestotrotz, wenn Stuttgart das abruft, was sie zuletzt gezeigt haben, dann kriegen sie da schon so ein 1-0 hin oder von mir ist auch ein 2-1. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass so ein Sieg in Stuttgart eine ganze Menge bewirken kann für den HSV. Auch wenn es bretthart wird, das Ding noch irgendwie in die richtige Richtung zu lenken. Aber beim HSV habe ich nach dem Sieg gegen Leverkusen wieder ein bisschen mehr Hoffnung. Pocho, du bist ja ganz nah dran, nicht beim HSV, beim 1. FC Köln. Du bist ja ganz nah dran an Köln. Wie ist die Stimmung in Köln? Nein, aber jetzt mal, ich muss da wirklich meine Aussage von letzter Woche vielleicht ein bisschen korrigieren. Ganz ehrlich. Also ich glaube, nach dem Sieg gegen Leverkusen, ich glaube, der FC schafft es noch auf dem Relegationsplatz. Und zwar nehme ich da einfach die Gladbach-Situation, als sich Gladbach gerettet hat mit dem gleichen Abstand an Punkten und in einer ähnlichen Situation, da als Beispiel voran. Die haben im Moment die Motivation, da unten alle zu schlagen. Und die spielen noch gegen Mainz und gegen Wolfsburg selber. Und du musst dir mal vorstellen, du gewinnst als 1. FC Köln diese beiden Spiele. Sollen wir mal Spaß haben? So. Habt ihr Bock mal, die 3-4 Abstiegsmannschaften durchzutippen die nächsten 7 Spieltage? Die tippen wir weg. Habt ihr da Lust? Sagt mal alle her. Yeah! Ja, ich muss ja mal gucken, wie das hier geht beim Kicker. Das ist ja unfassbar, was der alles mit dabei aber du, hat. Aber um das nochmal kurz zu Ende zu führen, den Gedanken. Du musst ja auch mal so sehen, dass die anderen Vereine zwar auch schon längere Zeit da unten sind, aber sich immer so damit drumherum reden oder wie du gerade gesagt hast, auch in der öffentlichen Wahrnehmung so rüberkommen, als ob das alles gar nicht so schlimm wäre. In Mainz, in Wolfsburg ganz besonders. Aber der FC ist schon die ganze Saison abgeschrieben. Die sind seit dem, wie lange waren sie jetzt letzter? Seit dem vierten Spieltag? Seit dem Spieltag oder so. Und ich meine seit dem vierten, aber es war auf jeden Fall ganz früh. So, ja. Und jetzt stehst du da und hast auf jeden Fall diesen Platz verlassen. Das in einem rheinischen Derby, was für den FC wahrscheinlich noch ein Stückchen, also da müsste ich meinen Kumpel fragen oder frag auch hier jeden FC-Fan, der ja zuhört. Ich glaube, dieser Sieg gegen Leverkusen ist vielleicht noch ein Tüpfelchen mehr geiler Derby-Win als gegen Gladbach. Und das in so einer Situation und mit einem Trainer, der zwar sehr selbstverliebt meiner Meinung nach rüberkommt, aber in dieser Situation genau das Richtige ist. Genauso muss ich dann auch sagen hier bei Korkut, wo ich ja am Anfang auch gemeckert habe und gesagt habe, was soll diese Entscheidung? Jetzt besonders geil auch diese Wahl von eurem ehemaligen Trainer zum Trainer des Jahres. Und den schmeißt ihr raus. Das ist, ne? Jesus. Das muss man auch mal so als Jesus. Ja. Ich dachte, der spielt bei Walking Dead mit. Übrigens, gestern eine sehr starke Folge mal wieder. Du bist der das noch guckt. Ja, ich bin das noch. Unter 7 Millionen, ne, in den USA jetzt. Auch zu Recht, weil die letzten Wochen ähnlich oder nicht ähnlich wie der Abstiegskampf in der Bundesliga sehr, sehr unspannend waren. Also ich ertrage diese 6 Folgen Langweiligkeit oder Langeweile, so muss man sagen. Langweiligkeit ist, glaube ich, noch kein aufgenommenes Dudenwort. Diese 6 Folgen Langeweile, die es da immer gibt pro Staffel, das ertrage ich einfach nicht mehr. Ich habe nicht 6 Stunden Zeit, mir diese Kacke anzuhören und dann diesen behinderten, einäugigen Wichser zu sehen. Irgendwann fahre ich nach, wo wird das gedreht, in Texas und hau dem auf die Fresse. Karl, du dumme Sau. Der ist doch tot. Ach, ist schon tot. Siehst du, da bin ich vor seinem Tod ausgestiegen. Übrigens, Spoiler Alert. Ja, Lilly guckt die Scheiße und sie wurde bei Twitter original einen Tag vorher gespoilert, dass dieser Drecksjunge tot ist. Jetzt gucke ich es vielleicht doch nochmal. So, jetzt tippen wir mal den Kack hier schnell durch und können darüber noch ein bisschen quatschen. Also wir machen nur die 4 Mannschaften, die wirklich noch, ich glaube... Lebt Maxi Eberl eigentlich noch nach der Aktion oder ist er auch schon erschossen? Da kommen wir nachher noch drauf. Dieter, der Woche, sag ich bloß. So, oh ja. So, VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV. Also ich sage, ein Unentschieden ist für den HSV auf jeden Fall drin. Pocho. Lass uns einfach mal Ergebnisse raushauen. Ja, wir müssen uns einfach Ergebnisse raushauen. Nee, müssen wir nicht. Ich kann ja jetzt hier nicht 5 Tabellenrechner aufmachen. Du brauchst. Ach so. Ja, gut, okay. Dann können wir ja Mittelwert. Ich sag 3-1 Stuttgart. Chris? 2-0 wird das. Das ist einfach zweimal Gomez und er macht da eine ganz klare Geschichte. HSV ist tot. Okay, dann einigen wir uns auf 1-0 Stuttgart, da sind alle zufrieden. So, dann haben wir Köln, die spielen in Hoffenheim. Das ist natürlich schon, aber Hoffenheim ist natürlich auch so eine Mannschaft, da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass die zu Hause besonders stark sind oder sonst irgendwas, weil es macht ja letzten Endes gar keinen Unterschied, wo die spielen. Es ist eine Mannschaft. Ganz im Ernst, ich wusste gar nicht, dass beide Bundesliga spielen. Hoffenheim? Ich hör die Namen zum ersten Mal. Ja, man weiß ja auch nie, ob das ein Bundesliga-Duell ist. Ich habe es jetzt einfach mal genannt. Aber ich denke, für Köln ist da was drin, weil Köln jetzt das Momentum hat aus dem Leverkusen-Spiel. Ich weiß nicht, ob sie gewinnen gegen Hoffenheim, aber so ein Unentschieden, damit können sie, glaube ich, gut leben. Ich tippe 1-1. Pocho? 0-1. Echt? Nee, ich sage 0-0. Das ist ein Angsthasen-Spiel. Dann machen wir 0-0 draus. So, dann haben wir hier... Mainz gegen Borussia Mönchengladbach. Pocho, da überlasse ich dir natürlich hier den Vortritt. Ganz aber gerade Mainz, du. Es ist ja immer schon so gewesen, dass Gladbach und Mainz, oder nicht immer schon, aber seit geraumer Zeit Gladbach und Mainz eine innige Fanfreundschaft und so weiter verbindet. Und auch wenn das am letzten Spieltag sehr hart erkämpfte 3-3 eine moralische Spitzenleistung meiner Mannschaft war, sage ich, dass... bitte? Nein. Sind nur noch 6 Spieltage danach übrigens. Du hast recht, aber so wie du es ausgedrückt hast, wirkt es sehr sarkastisch. Hast recht. Ja. Ja. Ja. Sag ich 2-1 Mainz. Okay, nehmen wir so an. Pochos, dein Club. Dann gibt es noch Hertha BSC gegen Wolfsburg. Ja, also Hertha hat endlich mal wieder ein Tor geschossen oder sogar 2 jetzt gegen Hamburg. Davor ging relativ wenig und auch sonst ziemlich... uninspirierend, was die so bieten. Nach oben wird Hertha gegen Wolfsburg. Nach unten. Also da Wolfsburg wirklich auch nichts auf die Kette kriegt, kann ich mir hier 0-0 oder einen knappen Hertha-Sieg vorstellen. Chris? Ich glaube, Hertha hat ein bisschen geschnuppert jetzt. Ich glaube, das wird ein 2-1. 2-1. Ich übernehme das jetzt einfach mal so. Ist ja eh Kokolores. Ich hätte 1-0 auch gesagt für Hertha, von daher passt das ja. Also dann passt das schon. Also bitte intervenieren, wenn es ganz schlimm wird. So, jetzt kommen wir zum ersten richtigen Endspiel. Köln gegen Mainz. Das ist natürlich ein Hammer. Ich kann mal sagen, dass Köln, selbst wenn sie gewinnen, den vorletzten Tabellenplatz nicht verlassen würden. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich echt ein Knaller. Köln gegen Mainz, wenn es dann wirklich zu diesem Abstiegsknaller dann letzten Endes kommt, so Bullshit. Und ich glaube, da tippen wir alle gleich, oder? Ich tippe auf Köln. Köln. 3-1 Köln. 3-1 Köln. 6-0, sage ich. Die fressen die auf. Die fressen die auf, wirklich. Da kommt der Höllengeistbock und fistet alle Mainzer. Die werden aufgefressen, ich schwör's euch. Ja, da werden allen Mainzer Spielern wird Salz unten an der Sohle geschmiert, dann kann der Bock da mal drüber lecken. Drüber lecken, genau. Ist das nicht Zucker? Fribourg, ach, da kann man alles anschmieren. Freiburg gegen Wolfsburg. Also bei Wolfsburg habe ich sofort immer das Gefühl, da kommt nichts null. Die wirken noch leerer als der HSV für mich. Also das weil die Stadt halt auch nur noch Kaninchen hat, wie wir es wissen. Ne? Ja, also der Stadt ist ja nichts. Alle weggejagt. Tobi hat alle Kaninchen weggejagt, also ist faktisch nichts mehr in dieser Stadt. Und meine Familie lebt da und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal da war. In Wolfsburg rammelt nur noch Bruno Labbadia. Aber schön ist er. Schön ist er. Wunderschön. Immer noch. Mann. Ja. Ja, aber die Freiburger zu Hause, das ist schon, obwohl sie gegen Stuttgart sehr, sehr, blutleer gespielt haben, muss man schon sagen, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft von Freiburg. Das war schon schwierig, aber trotzdem, zu Hause können sie Punkte holen, müssen sie auch, um da unten nicht noch irgendwie mit in den Strudel. Ganz schwierig. Die haben so scheiße gespielt gegen... Ich sag euch, wie es ist. Ganz fader Kick 0-0. Na gut, nehmen wir an. Ganz fader Kick. Aber das ist ein schöner Tipp, Potsch. Gratulation. Vielen Dank. Euch gegen Schalke 04. Ah, 0-1. Nicht mal ein Unentschieden, ne? Die Schalker, ich weiß nicht, was da los ist auf Schalke. Die sind auf 2 oder was? Ja. Und die schießen, haben die noch nie ein Tor geschossen? Also ich sehe da immer nur so ein gurkiges 0-1 oder sowas oder 1-0. 41 Tore. Naja, das ist aber, also das glaube ich aber nicht. Geschummelt? Meinst du? Das ist geschummelt. Da hat der Domenico Tedesco hat aber geschummelt, hat die Kickerbilanz geschummelt. Nee, weiß ich nicht. Gewinnt Schalke und dann ist es vorbei mit HSV. Dass der HSV das gewinnt, weil aber gut. Gut, 1-0 oder was für Schalke? Ja. Schalke 4, HSV 1. Oh, dann nehme ich das. Okay. Könnte sein, dass nach diesem Spieltag dann Christian Titz entlassen wird. Also ausschließen würde ich es nicht. Und ich glaube, es wird versprochen, dass zu Beginn der neuen Saison ein neuer Präsident gewählt wird, der aber schon mal Präsident gewesen sein muss. So, jetzt kommt nochmal so ein Duell. Ja, das hinterlässt ja mich total blutleer letzten Endes. Wolfsburg gegen Augsburg. Aber ihr habt mitbekommen, dass der HSV heute seine Fans entlassen hat, ne? Ja, beim Postillon. Ich beim Postillon. Genau. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie viele Städte mit Burg spielen eine Rolle in diesem Abstiegskampf? Ist das wirklich, ist das der Game of Thrones der Bundesliga? Naja, also das Game of Thrones. Zwei. Hamburg, Wolfsburg. Also Freiburg. Ja, Augsburg, Freiburg. Aber Augsburg ist doch nicht mehr im Abstiegskampf. Nein, aber spielt eine Rolle. Na gut, ja, gut, eine Rolle. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich seh da eine Verschwörung. Ich seh da eine Burgenverschwörung. Wenn du mit dem Chemtrail-Video fertig bist, kannst du ja mal dazu noch eins machen. mit meinem Bass-Video, mit meinem Chemtrail-Video. Chemtrail. Aber eigentlich meint der Chemtrail. Chemshot? ja, genau, deswegen. Hoffenburg, Stuttgart. Wolfsburg gegen Augsburg. Stuttgart. Ich sag, hier gewinnt Wolfsburg. Das wird ein Sieg für Wolfsburg. Augsburg, da geht es um gar nichts mehr. 30. Spieltag. Wolfsburg gewinnt 1-0 durch ein spätes Tor von Origi. Grafitschi. Grafitsch kommt zurück. Hackentrick-Tor. Grafitschi kommt für 4 Spieltage und kriegt dafür 3,4 Millionen Euro Gehalt. Ja, mit Magath zusammen kommt zurück. Ja, und 9 Golf 7. Das wird ein schöner Tag. Der Grafitsch kommt auf Magath rein. Ja. Genau auf den Schultern von Felix Magath laufen soll in Wolfsburg ein. Und die Wolfsburger Fans toben die 60. Das wird so schön. Ja. Was haben wir sonst? Aber toll machen sie das. Habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, da heulen die Wölfe. Hertha gegen die Köln. Hertha spielt aber auch wirklich ein Zündel an der Waage in diesem Abstiegskampf. Hertha gegen Köln, in Berlin für Köln. Oh, das ist ein undankbares Spiel. Also Hertha, 2-2. Ich sag mal, ich gehe mal in die Bresche und sage 2-1 für Berlin. Nee, das ist ein klares 2-2. 2-2. Gut, 2-2 ist angenommen. Ganz klares. Was haben wir sonst noch für Mannschaften hier, die wir tippen müssen? Mainz gegen Freiburg. Tippen auf den Tisch. Mainz, in Mainz, Freiburg, da. Aber da ist ja auch nichts mehr. Also gefühlt ist Mainz ja mittlerweile wirklich ein ganz normaler Verein. Früher, ich kann mich erinnern, als die in die Bundesliga gekommen sind, hast du ja gedacht, das ist eine ganz neue Fankultur, die Einzug in der Bundesliga hält. Und das ist völlig weg. Da ist nichts mehr da. Ich kann es auch verstehen, ein Stück weit, weil der Verein mit dem Heidel-Abgang ganz viel Identifikation verloren hat, glaube ich. Also nach dem Charakter hat er verloren. Den Charakter hat er verloren. Wenn ich immer an Mainz und die Fans denke, dann sehe ich da immer nur so ein paar Versprengte und immer diesen einen Typen, der in diesem Jeckenkostüm da rumsitzt im Stadion. Kennt ihr den? Wenn der Münster diesen Typ. Ja, da gibt es immer so einen, der sich für jedes Spiel so komisch schminkt. Meinst du den? Den meine ich. Den sieht man immer. Das ist ganz schlimm. Solche Leute und solche Aktionen sind ganz schlimm, wenn die auch immer von so einer... Es gibt Kameramänner, die, glaube ich, nur auf solche Leute fokussiert sind. Solche? Es gibt ja auch in Gladbach diesen Fan, dieser Fan, der hin und her rennt. Ja, das ist ganz cool, aber... Der Fan, der hin und her rennt? Dieter Hecking oder was? Pacho, hast du Dragon Ball geguckt? Nein. Ach, scheiße. Ich bin zu alt dafür. Was tippt man denn da bei Mainz gegen Freiburg? 2-2. Zwischen 0-0 und 1-1 ist alles drin. 2-2, das wäre für Freiburg, glaube ich, so viel Tore haben sie nie auswärts geschossen. So, jetzt ein bisschen mehr Gas, sonst sitzen wir ja noch nächste Woche. Gladbach gegen Wolfsburg, Pocho? 3-1. 3-1, so. Dann haben wir, das tippt der Chris, dann haben wir Hamburg gegen Freiburg. 0-0. Das ist selbst den Spielern ist es egal, was da passiert. Allen Spielern, allen 22. Aber ich sehe gerade Hannover gegen Bayern. Ja, das brauchen wir jetzt 21, ja nicht tippen. Nee, das meine ich damit auch nicht, aber schön. Da könnte man vorbeigehen, meinst du? Du wirst wahrscheinlich keine Kärtchen mehr für kriegen. Ja, fragst du mal deinen Kneter da, der macht da schon was. Ja? Dann tippe ich schnell mal Augsburg gegen Mainz. Den soll ich fragen? Diesen Kneter da, den amerikanischen Kneter August, der hat doch bestimmt den ein oder anderen Hannoveraner-Spieler schon mal unter den Fittichen gehabt. Vielleicht kann er da was drehen. So, Augsburg gegen Mainz. Ich fand, bislang haben die Augsburger zu Hause so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Haben sie auch jetzt wieder gezeigt gegen Bremen. Und wir hatten Mainz, was haben wir da getippt beim letzten Spieltag? Da hat Mainz ein 2-2 geholt. Ich sage, das hat die beflügelt. Das 2-2 gegen Freiburg hat nochmal ganz neue Kräfte mobilisiert. 2-1 gewinnen die. Und Pocho nochmal, Köln gegen Schalke. 1-1. Oh, da kann ich schon mal sagen, ich warte bis zum obwohl, ja, sind Pocho, wir beim 33. Spieltag, kann ich schon mal sagen, pass auf, 33. Spieltag, der HSV hat 19 Punkte, ich glaube 2 mehr als jetzt. Pocho haben wir emotional verloren. Der erste FC Köln. Der ist weg, der Junge. Ja, weil er wieder kippt wie so ein Verrückter. Köln, wie bitte? 26 Punkte, Wolfsburg 29 Punkte, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis und Mainz ist raus. Die haben 32 Punkte, haben sich gerettet, Ding ist durch. Es geht jetzt nur noch um Wolfsburg und um Köln, wer letzten Endes direkt absteigt. Kann ich ja schon mal sagen. Ist ja vielleicht interessant. Also alles andere ist im Endeffekt entschieden. So, also Chris ist dran und zwar tippt der jetzt hier Freiburg gegen Köln. Freiburg gegen Köln, das ist ich überlege mal ganz kurz. Freiburg gegen Köln 1-0. Freiburg gewinnt, ja? Ja. Okay, obwohl es nämlich um nichts mehr geht. Das ist der große Rückschlag für den FC. Okay. Pocho? Das wäre Wolfsburg gegen HSV. Für Wolfsburg wäre jetzt ein Sieg natürlich, da wären sie gerettet. Dann das wird ein Spiel, da wird die ganze Woche auf Sky Sport USA richtig Propaganda gemacht. Da geht's richtig zur Sache mit die Städte, die aufeinander klatschen. Man sieht zwei Embleme, ja, zwei Wappen der Vereine, die wie Steine. Ist das eigentlich so, dass du jedes Mal rülpst, wenn ich was sage? Oder du sagst jedes Mal was, wenn er rülpst. Kann auch sein. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber so kann es sein. Jedes Mal, wenn ich rülpste, quatschst du dazwischen. Oh, der Freund ist aber schlecht drauf. Was ist denn mit deinem Marihuana-Konsum heute? Das geht dich ein Scheißdreck an. So, und guck mal, reagiert er doch nie und sagt, da ich baue mir gleich ein. Auf jeden Fall sieht man zwei Wappen, die wie Steine zerbrochen sind, und am Ende geht dieses Spiel 0-0 aus. Spannend, spannend. Mainz gegen Rasenballsport Leipzig, da tippe ich auf ein gepflegtes 0-3. Und dann haben wir vor dem letzten, Moment mal, jetzt habe ich irgendein Spiel beim HSV ausgelassen, aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Das merken die da auch selber nicht. Gut, also jetzt vom letzten Spieltag würde das bedeuten, dass im Endeffekt nur noch Wolfsburg und Mainz um den Relegationsplatz fighten. Köln, Hamburg sind abgestiegen. Und ja, Mainz, Wolfsburg, das ist das entscheidende Spiel. Also Chris, Rasenballsport gegen Wolfsburg. Mensch, das ist Tradition pur. 3-1. 3-1 für Rasenballsport. So, also ist es dann letzten Endes schon entschieden, weil ich kann mir zwar vorstellen, dass der BVB zu Hause gegen Mainz ins Straucheln geraten könnte. Aber hier tippe ich auf den doppelten Batshuayi und der trifft zweimal und dann ist das Ding durch. Dann haben wir's. Wir haben es im Endeffekt entschieden. Ja! Hamburg, Moment mal, also was mich jetzt so ein bisschen irritiert ist, wir haben jetzt die ganzen Spiele durchgetippt. Ich kann euch mal sagen, also Mainz hat 34 Spieltage auf dem Konto, Wolfsburg 33, Köln 32 und Hamburg 31. Ich weiß nicht, was ja, eben. Ich weiß nämlich, dass Köln noch gegen Bayern spielt, auf jeden Fall. Warte mal, achso, ich hab den letzten Spieltag vergessen, da gibt's ja noch mal einen. Gibt's da doppelte Punktzahl oder was? Ja, jetzt hier alles oder nichts heißt es, glaube ich, am letzten Spieltag. Ja, never plus. Wolfsburg ja. Gegen Köln, ach, leck mir am Arsch, das gewinnt. Doch scheißegal, Bayern steigt nicht. 4-0 ab. Gewinnt, 6, 7, 8-0, 9-0 gewinnt das Köln, reicht trotzdem nicht. Ja, Wolfsburg, Köln, Hamburg haben wir zusammen getippt. Ich halte das für durchaus realistisch, dass Wolfsburg da noch wirklich dann auf den Relegationsplatz rutscht und Mainz sich noch gerade so retten kann. Es wäre mir fast auch schon lieber, dass Mainz sicher in der Bundesliga ist in der nächsten Saison. Am liebsten wäre es mir, dass sich Köln noch rettet, Mainz Relegationsspiel da weiterkommt und Wolfsburg und Hamburg sollen absteigen. Obwohl ich die Hamburger gerne in der Bundesliga hätte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch irgendwie zu retten sind. Also Das wäre der größte Coup der Fußballgeschichte, wenn der Titz wirklich noch den HSV da irgendwie am Leben erhält. So muss man es ja fast schon sagen. Ricky, ich hab wirklich mal jetzt ein Anliegen. Ja. Sag mal. Meinst du, der Pocho mag mich nicht mehr? Jetzt können wir ja gleich mal richtig. Aber das ist, ich finde das jetzt gerade wichtig. Nee, beim Pocho ist es einfach ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn man, sagen wir mal, gerade einen Satz beginnt und dann rührt da einer wie so ein Stier ständig ins Mikrofon, das könnte ein Stück weit auch für den einen oder anderen genervten Blick. Aber das mache ich doch bei dir genauso. Ja, das ist bei mir, ich schalte da komplett ab. Was ihr ja nicht wisst, ist, dass mein Kopfhörer auf ganz, ganz leise gestellt ist, dass ich nur noch so leichte Pegelausschläge im Endeffekt wahrnehme. Du hörst gar nicht, was wir sagen, nur dass wir was sagen, ne? Ja, ich habe ja im Endeffekt schon alles vorbereitet. So wie die Leute die Matrix sehen in diesem Bildschirm, ist das beim Ricky im Hören des Podcasts. Nein, nein, das hat nichts mit Mögen zu tun, Chris. Das ist einfach nur Disrespekt. Ja. Da bin ich ja froh, Pocho. Da haben wir nein, das, nein, ich hab's ganz doll lieb. Love you long time, my friend. Aber das ist alles so sarkastisch geschwängert, die Worte. Das reißt mich jetzt nicht. Wir sind ja schon eine Stunde in der Sendung und haben die großen Themen des Fußballs ja noch gar nicht angesprochen. Ja. Champions du kleiner, was denn, du kleiner Pisser? Der kann's nicht mehr abwarten. Okay, dann ziehen wir jetzt hier die Wahl zum Dieter der Woche vor. Der Chris, was ist denn jetzt mit der Champions League? Da werde ich ja wach auf einmal. Ja, das ist nämlich noch ein Thema, das ich anschneiden wollte. Es wurde ja gelost letzten Endes, kann man so sagen. Und der FC Bayern hat in der Tat wirklich mal so richtig Pech gehabt und trifft nun im Champions League Viertelfinale auf den dreifachen Europa League Sieger. Sechsfach oder fünffach? Naja, aber dreimal hintereinander. Dreimal, das meinte ich eigentlich. Sevilla. Juve trifft auf Real, das ist natürlich geil, weil da gibt's noch eine Menge zu begleichender Rechnungen, vor allen Dingen für Juve. Liverpool gegen Man City, das hat ja Jürgen Klopp schon wirklich, der ist ja völlig ausgeflippt, als er mitbekommen hat, dass er vier Tage später um 12.30 Uhr spielen muss und nicht wie Man City um 17.30 Uhr, da ist er völlig ausgetickt. Das verkraftet er nicht, der Jürgen Klopp. Da sagt der Pocho nichts, wenn du ihn trollst, ne, mit Liverpool. Das heißen die nicht so, Pocho? Ja, ja. Liverpool oder nicht? Und Barcelona trifft auf den AS Rom. Nee, ich hab die Auslosung im Stream auf der Arbeit gesehen. Da sieht man, wie stressig das alles bei mir ist. Und ich bin wirklich ausgeflippt. Ne? Ich habe mich so gefreut, dass wir... Also erstens finde ich Sevilla eigentlich ein geiles Los. Also nicht nur, dass es möglicherweise schwierigere Lose hätte geben können, aber ich finde das ein geiles Spiel, oder? Sevilla gegen Bayern? Ist geil. Hört sich geil an, finde ich schon. Ich freue mich für den deutschen Fußball, ja. Aber so von, also irgendein Spiel, ich weiß nicht, ob es Jupp Heynckes war, aber irgendeiner hat gesagt, manchmal ist es besser, du spielst gleich gegen Top-Mannschaften, weil diese vermeintlich leichten Gegner viel schwerer zu besiegen sind, gerade im Viertelfinale, als, was weiß ich, wenn du jetzt so ein Spiel hast, Bayern gegen Juve oder Bayern gegen Real. Weil ja. Er hat das mit der Situation gegen Barcelona verglichen, als er Coach war, da habt ihr die doch vernichtend geschlagen. War das nicht dieses legendäre 4-0 und 5-1 oder was es war unter Jupp Heynckes, wo Bayern Barcelona so extrem vernichtet hat, muss man sagen. War das nicht die meisten, wo wir den Pott geholt haben? Ja, ja, die Trippelsaison war das. Ja, so, dann, und da hat er ja auch gesagt, da gab es dann nach der Auslosung schon die Ersten, die gesagt haben, ja, das war's wohl für Bayern. Und dann ja, hat sich die Mannschaft letzten Endes mit so einem vermeintlich schwereren Gegner im Endeffekt leichter getan. Und jetzt gegen Sevilla kann man sich ja schon vorstellen, wie das ungefähr laufen wird. Also kann man schon denken, dass die Spanier sich da darauf einstellen, dass Bayern halt Ballbesitz hat, versuchen wird, irgendwie ein Tor zu erzielen und die werden auf Konter lauern und sind da natürlich auch gefährlich. Ja. So, und es ist ein vermeintlich leichtes Los, aber... Und wir haben das Rückspiel bei uns, also das ist schon von dem... Sieht schon gut aus, oder nicht? Es ist absolut machbar für Bayern. Die müssen Sevilla schlagen, Punkt. Ja, aber es ist auch gleichzeitig so ein ekelhafter Gegner. Ich habe ja in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, das Schwerste an dem Los ist, dass es so leicht ist. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Also, dass du eigentlich nur enttäuschen kannst. Jeder geht davon aus, du gehst hier locker durch, so wie gegen Beşiktaş. Da haben sie gezeigt, dass sie es können. Aber Beşiktaş ist natürlich nochmal von der Qualität ein anderer Gegner als Sevilla. Aber ich war schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, von Sevilla, wie sie Manchester United da rausgekegelt haben. Obwohl Manchester United natürlich wenig von dem Glanz noch hat, den sie früher mal hatten. Also muss Bayern schaffen, gar keine Frage. Absolut. Und Juve Real, habt ihr die Tore gesehen von Ronaldo jetzt am Wochenende? Pünktlich, oder? Pünktlich. Talent. Ich glaube auch, der sollte das professionell machen, diese Sportart. Aber pünktlich, heute gab es ja auch das große, einer meiner Lieblingsspieler, Paulo Dybala, ne? Ja. Wurde jetzt in Madrid abgelichtet. Boah, ist das wieder spannend. Das ist ja was für mit Gossip Girl. War er vor Ort. Mit seinem Bruder, ja. Der sein Manager ist. Genau, da, und ein paar Kumpels habe ich gelesen. Das ist doch was für uns Gossip Girl Fans, oder? XOXO. Also den Dybala finde ich auch ziemlich geil. Habt ihr die Doku auf Netflix gesehen von Juve? Nein. Ja, gab für mich noch keinen Klickimpuls. Boah, musst du gucken. Also auch Pocho, das ist mega geil. Ich finde das wirklich so interessant. Ich finde es wirklich richtig cool, die da zu beobachten, beziehungsweise dann auch mal so ein bisschen hinter den Kulissen reinschnuppern zu dürfen, obwohl es natürlich jetzt schon nochmal anders ist, wenn da ein Kamerateam dabei ist, da wird natürlich schon ausgewählt, was man zeigen kann und was nicht. Trotzdem, ich finde das mega geil und der Dybala ist ja schon lange eigentlich jemand, wo man von ausgeht, dass der nicht mehr allzu lange bei Juve spielen wird, sondern sich dann... Ich glaube, Prädikat Zaubermaus ist da angebracht, oder? Ja, aber der hat immer so enorme Leistungsschwankungen. Das ist auch in der Doku so ein bisschen zum Vorschein gekommen. Also der kann halt mega geile Dinge machen, aber ist dann auch wieder... wenn es doof läuft, 2-3 Spiele lang nur auf der Bank, weil er halt einfach nicht mehr die Leistung abrufen kann. War diese Saison aber auch lange verletzt. Ne? Also, ja. Das kommt noch dazu, dass er immer so ein bisschen verletzungsanfällig ist. Aber Dybala wäre natürlich schon jemand für Madrid und die werden ja auch einiges machen nach dieser Katastrophensaison, die sie in La Liga gespielt haben. Also, ich denke, da geht noch einiges, wenn sie da Lewandowski holen, Dybala wirklich nehmen. Ja, aber lass uns doch mal kurz über Lewandowski. Ja. Warum? Natürlich, es macht nur Sinn. Warum sollte Lewandowski den Berater wechseln, wenn er nicht wechseln wollen würde? Ja, das verstehe ich schon. Aber er hat noch Vertrag bis 21 und ersetzen kann man ihn schwierig. Erstens, Mario Gomez ist nicht verfügbar. Nee, den lassen wir jetzt nicht gehen. Also da Ginczek könnte haben. Ginczek, Und Gladbach hat keinen Stürmer. So, wo willst du jetzt einkaufen? Übrigens, auch da, Pocho, da haben wir darüber geschimpft, dass der Stindl nichts reinbekommt. Zack, schießt er ein Tor. Ja. Und dann, ich habe gesagt, die anderen Stürmer treffen auch nicht. Zack, ja, schießt Drimmitsch ein Tor. Drimmitsch, ja. Ja, aber den Drimmitsch habe ich immer gesagt, das ist ein Weltklasse-Spieler. Ja, wie genau. Viel Euro würdest du Lewandowski gehen lassen? Wann würdest du sagen, okay, jetzt ist eine Schmerzgrenze erreicht, der kann gehen? Naja, also auf die Frage kannst du ja persönlich antworten, 150 Millionen oder was? Du musst natürlich gucken, ob du einen Ersatz hast. Wenn du den an der Hand hast, musst du natürlich abwägen, was kostet der. Und dann musst du da jonglieren natürlich. Ne? Wer wäre dann Ersatz? Timo Werner? Darf ich kurz intervenieren? Bitte. Ich hatte diese Diskussion vor ein paar Tagen mit einem Kumpel auch und wahrscheinlich kannst du sie sogar besser beurteilen, weil du dich natürlich mit dem Thema Lewandowski viel intensiver auseinandersetzt. Ja, bin ich ganz tief drin. Aber ich möchte mal wissen, ich habe da gar keinen Sarkasmus gespürt. Also wirklich nicht. Ich möchte einfach mal wissen, was denn nicht Lewandowski nicht dazu bringt, der teuerste Spieler Europas zu werden, transfermäßig. Das Alter. Genau das wurde mir dann auch gesagt in der Diskussion. Und davon halte ich nichts, weil gibt es einen besseren Mittelstürmer im Moment in Europa? Drimmitsch. Ja, wenn du jetzt nur auf Mittelstürmer an. Ich rede nur von der Situation Mittelstürmer. Aber ich finde halt den Lukaku daran, ja auch stark. Dass viele Vereine ein anderes System spielen. Also so, aber auf einer Meta-Ebene geht es im Fußball doch um Tore schießen, oder? Und wer mehr Tore schießt, gewinnt das Spiel. Und wer am meisten Tore schießt, gewinnt die Champions League. So. Schön gesagt, ja. Und das würde ich aber statistisch hinterfragen, ob das so stimmt. Wenn dann in dem Verein auch noch der beste Stürmer dazukommt, ist es doch das wert zu sagen, Moment, so eine kleine Pussy-Bitch wie Neymar kostet so und so viel Millionen, 222 Millionen und will jetzt die schlappe Summe von irgendwann 1,1 Millionen pro Woche verdienen. Warum ist Lewandowski dann nicht 250 Millionen Euro wert? Weil er nicht den Marktwert, also den Werbemarktwert hat wie ein Neymar. Das zum einen. Und würde ich nicht mal sagen. Nein, sehe ich nicht so. Neymar ist nochmal, glaube ich, schon eine Marke. Sehe ich nicht so. Besonders in der Situation, in der der FC Bayern ist. Der hat Vertrag bis 2021, soweit ich weiß, oder noch länger. Die haben doch die Trümpfe in der Hand. Und wenn die sagen, ja gut, ihr könnt ihn gerne haben, klar, und der Berater, hier, bitte, kriegst was zu essen, kriegst einen Schnitzel, kriegst eine Hoeneß-Bratwurst, aber wenn ihr Lewandowski haben wollt, dann bezahlt ihr bitte 250 Millionen. Und Real wird die bezahlen. Nee, ich sage, die bezahlen nicht mehr als 120, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, für einen 30-Jährigen über 100 Millionen, das ist schon verrückt. Ich sehe das genauso, dass Lewandowski nicht die, wir brechen es jetzt mal runter, nicht die Trikots verkauft und die Adidas-Schuhe wie Neymar, deswegen nicht 223 Millionen. Er ist älter, er hat noch 2-3 Top-Jahre. Und Lewandowski spielt nicht in einer Top-Liga. Er hat nie gezeigt, dass er in einer absoluten Top-Liga in England, in Spanien 25, 26, 28 Tore schießen kann. Ich finde, das ist valide. Also für diese Summen, die da diskutiert, das Problem ist halt einfach, diese Summen, die wir da diskutieren, die sind halt, wie du schon sagst, das macht überhaupt keinen Sinn. Und Aber auch keinen Sinn mehr, sich darüber aufzuregen. Mir scheißegal. Nicht ändern, aber das Problem ist ja letzten Endes, dass das eine das andere bedingt. Sprich, wie du sagst, wenn du Lewandowski gehen lässt, brauchst du Ersatz. Der kostet Summe XY. Da bist du wahrscheinlich dann auch, wenn du was Geiles willst, im dreistelligen Bereich. Und das führt schon dazu, dass du natürlich einen Lewandowski nicht unter einem dreistelligen Bereich gehen lässt. Und das macht es letzten Endes so absurd, darüber eigentlich zu diskutieren, ab welcher Ablöse man ihn gehen lässt. Weil wie du sagst, es kommt nur drauf an, gibt es Ersatz? Welchen Ersatz stellt sich ein möglicher Trainer vor dann, der Bayern coachen wird? Das kommt ja auch noch dazu. Dann ist natürlich die große Frage, ob die Bundesliga überhaupt dann wirklich einen richtig großen Star anlocken würde. Wenn's jetzt es gibt Gerüchte seit einem Tag, seit zwei Tagen, dass ein mittelgroßer Star kommt aus Liverpool. Das ist wohl relativ hartnäckig. Firmino. Ja, genau. Dass man den für 150 holen würde. Also dann wahrscheinlich noch für 50 Millionen obendrauf, für einen 26 Jahre alten Spieler, für einen 4 Jahre jüngeren Spieler, der ein anderer Spielertyp ist. Aber ja, gut. Meinst du, der kann. Salah wirst du nicht kriegen. Aber ich meine, meinst du, dass Firmino für Bayern einer ist? Also, mein erster Impuls ist, der ist da in Liverpool genau richtig aufgehoben. Das ist genau der Spieler, der nach Liverpool passt. Also, sprich, eine Mannschaft, die nicht ganz an der Weltklasse schrammt, aber. So eine Rolle einnimmt, dass sie bei einem so eine Dortmunder Rolle, sage ich jetzt mal, in der englischen Liga einnimmt. Also einfach so ein solider zweiter Part. Also ist das halt keiner für Bayern oder Real oder sonst irgendwas. Ja, möglicherweise. Jetzt frage ich dich, wen willst du denn holen? Ja, genau, das ist für mich auch das Problem. Ja, das im Endeffekt musst du in deinem eigenen Fahrwasser fischen und kommst dann wirklich bei so Kandidaten wie Timo Werner raus oder. Ja gut, mit Sandro Wagner, du kannst nicht mit Sandro Wagner so eine Saison. Nein, hör auf, hör mir auf. Aber ein toller Bart. Ja, unglaublich schön. Da frage ich mich jedes Mal, welches Arschloch ihm nicht da, also diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, dass so ein Bart cool aussieht. Das gibt's sogar. Genau aber, wie der Tuchel, der bei diesem Prozess mit dieser verfickten Mütze ankommt. Naja gut. Thomas Tuchel, ey. Ja, manchmal, Thomas Tuchel, ja. Wenn ich den wieder sehe, bin ich froh, dass er nicht mehr da ist. Also, du wirst ihn wahrscheinlich bald wieder sehen. Aber habt ihr einen Impuls, wo man sagt, der macht Sinn, das ist ein realistischer Transfer? Weil es keinen besseren gibt, nein. Im ersten Moment also, Werner. So, das ist für mich finanziell realistisch, ja. Wobei ich glaube, dass... aber was will RB denn dann für den haben, für Werner? Ich denke mal, da wird es so im Bereich 50 Millionen... Ach, dafür geht der nicht. Dafür geht nächste Saison. Guck mal, was bringt der nur noch dieses Jahr gehen, oder? Was bringt der Cater jetzt? 70 Millionen? 65 plus X. Das ist X, weiß dann ist der Werner aber teurer. Boah. Bei Werner muss ich sagen, der hat jetzt halt eine sehr gute Saison gespielt. In der Saison hat er gezeigt, dass er dann auch mal seine Schwächen hat und nicht mehr so trifft und auch vielleicht diese Dreifachbelastung nicht so gut wegsteckt, wie es vielleicht ein Lewandowski einfach kann, merkt man ja schon so ein bisschen, dass der Werner auf der letzten Rille läuft zuletzt, obwohl er jetzt natürlich das Tor gegen Bayern gemacht hat. Ja, ich fand es auch stark, ja, gutes Spiel. Aber das macht halt ein Lewandowski eigentlich Woche für Woche und unter der Woche auch noch. Gut, den haben sie jetzt auch ein bisschen geschont, aber man weiß, bei Lewandowski, der trifft. So, also das ist selten, dass der mal länger als 3 Spiele nicht trifft. Gab es das überhaupt mal so eine Phase? Dass der weiß ich nicht, aber er ist jetzt der erfolgreichste ausländische Stürmer bei den Bayern. Und was sagst du denn zu dem Martinez, der jetzt da von Dortmund... Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Latero oder so? Wie heißt der? Argentinien. Genau, aus Argentinien. Für 32 Millionen, den Dortmund jetzt wohl haben will. Ich weiß nicht, ob das Stürmer Nummer 1 wäre, aber ich würde auch wahrscheinlich so eine Geschichte holen. Eine andere Geschichte ist noch dieser Jesus von Manchester City, dass man den holt für auch absurde Summen. Der ist ja auch nicht unbedingt da... erste Wahl bei Guardiola, dass man sowas holt. Das Problem aber das bei dem Martinez ist halt, der ist sehr jung, kommt aus Argentinien hierher und dass du da dann wirklich direkt so einen Treffer landest, wie jetzt der VfB mit, sag doch mal, komme ich nicht drauf. Alvaro Morata. Das gibt's doch gar nicht. Das ist mir den eigenen Spieler nicht mehr einfallen. Das gibt's doch gar nicht. Also, der mit Freddy Bobic. Freddy Bobic. Santiago Ascasiba. Ja. Das finde ich schon geil, dass du als 20-Jähriger in die Bundesliga kommst, kurz vor Transferschluss und im Endeffekt überhaupt keine Anlaufzeit brauchst, direkt da bist und auch sonst eigentlich nie so richtig Leistungsabfälle hast in der ganzen Saison. Und jetzt kommt da so ein junger Typ aus Argentinien zum großen FC Bayern München und soll da in die Fußstapfen von Lewandowski treten. Das kann natürlich auch ganz schnell richtig nach hinten losgehen. Also im Endeffekt kannst du so einen Spieler holen, brauchst aber trotzdem noch neben Sandro Wagner und dann so Martinez, glaube ich, dann nochmal jemanden, der unter Umständen in der Lage ist, sowas zu kompensieren. Sollte es wirklich nicht direkt funktionieren. Batshuayi? Habe ich mir auch überlegt, aber der passt so von... Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass so ein Rummenigge oder ein... ja gut, in dem Fall ist es ja Hasan Salihamidžić. Muss ich mal wieder lachen, das ist echt unfassbar, dass der Typ wirklich... bei Bayern München die Kaderplanung übernimmt. Allein das macht mich schon ein bisschen nervös für die nächste Saison. Hat einen sympathischen Auftritt aber beim FCB-TV gemacht, als die Auslosung war. Fandst du das? Ist nicht Sympathie, das ist keine Sympathie, das ist eine reine Dummheit. Der Typ, der ist für mich ein absolutes Rätsel. Also wie der diese Position bekommen hat, ist für mich ein Rätsel. Was absolut. Denn Hasan Salihamidžić in seiner Tätigkeit als Sportvorstand aus? Wink-August, er ist Wink-August. Also das Einzige, was man sagen kann, das ist, dass er sich jetzt bei den Interviews vor den Spielen und nach den Spielen ein bisschen besser verkauft, aber ob er jetzt wirklich der große Kaderplaner ist, das werden wir jetzt erst sehen. Keine Ahnung. Ich hab keinen, vielleicht ist er ja auch einer, der es kann. Ich weiß es nicht. Ob der die großen, Netzwerke hat in Europa und wie Südamerika, ich weiß es nicht. Ja, möglicherweise hat er die. Kann er jetzt bei euch wahrscheinlich nicht ausspielen, ne? Aber da fehlen halt noch so ein paar Nullen. Damit er da wieder richtig angreifen kann. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich bin aber auch der Meinung wie du, dass wenn man Lewandowski gehen lässt, dass man dann sofort einen adäquaten Ersatz wird schwer, aber zumindest perspektivisch gesehen adäquaten Ersatz zur Hand haben muss. Also anders kannst du das Risiko nicht gehen, vor allen Dingen nicht als FC Bayern, weil sie sich ja bislang wirklich in Sachen Sturm nur auf diesen Spieler verlassen haben. Und wenn du den jetzt auch noch gehen lässt, und dann möchte ich auch dich noch was fragen, jetzt gab es ja dieses Gerücht, dass wenn Tuchel kommt, dass es dazu führen könnte, dass Mats Hummels das Weite sucht. Ich glaube jetzt nicht so sehr, dass er nach Dortmund geht oder zurückgeht. Ich könnte mir dann, wenn es wirklich diesen Gedankengang gäbe bei Mats Hummels, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht nach Spanien oder England geht. Ja, warum sollte er denn zu Dortmund gehen? Er wird da wahrscheinlich weniger verdienen und weniger Chancen haben, die Champions League zu gewinnen. Macht keinen Sinn. In England werden sie ihn alle nehmen. Madrid wird ihn nehmen. Alle werden ihn nehmen. Also, wenn da was dran ist... Oh, wie entscheidest du da eigentlich, oder als Verein, wenn es diese Möglichkeit gibt, das disqualifiziert für mich automatisch schon wieder Tuchel. Weil ich glaube, wichtiger für den Verein ist eigentlich so ein Spieler wie Mats Hummels, wenn er gesund ist. Natürlich. Das ist allgemein schon so ein riesengroßes Experiment für Bayern. Also es ist halt einfach, weißt du, das bei Carlo Ancelotti, auch wenn es dann letzten Endes nicht gut ging, hatte man trotzdem das Gefühl, hier kommt ein Trainer, da brauchst du im Endeffekt nichts sagen, du weißt, der versteht sein Handwerk, das wird was. Also das zumindest. Das habe ich ja grundsätzlich auch bei Tuchel. Meinst du wirklich? Weil ich glaube, dass der versteht schon sein Handwerk. Der will erstmal aufräumen da vor Ort. Also für mich ist die Personalie Tuchel, die steht für mich automatisch mit Unruhe im Verein. Also wenn der nach München kommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ruhig abläuft und dass da jemand konzentriert ist. Ist der denn auch in Mainz mit Pauken und Trompeten gegangen? Oder? Kannst du noch gar nicht vergleichen mit der Situation jetzt. Naja, aber ich kann doch vergleichen, ob der ein schwieriger Typ ist, als Arschloch gesehen wurde oder in München. Aber du musst die Situation doch da mal wirklich vergleichen und da gebe ich Ricky recht, dass du ein Tuchel, der zu einem Verein geht, wo wirklich das Sagen kommt von Rummenigge und Hoeneß. Ja. Du machst dir doch da auch nichts vor, dass die auch weiterhin das Sagen haben. Ja, hoffentlich. Ne? Ja, eben. Weil es, ne? So. Und Tuchel ist keiner, der sich irgendwie so unterdrücken lässt, so stillhalten lässt in vielen Situationen. Und ich glaube, diese Reibungspotenziale würden wirklich dazu führen, dass wir da so eine Klinsmann-Situation bekommen. Ich sehe da so eine Klinsmann-Situation aufziehen. Das hat Bruce Lee schon mal gesagt. Be water, my friend, wie Bruce Lee schon gesagt hat. Was kann er sich denn von dem größten Gerücht, Hasenhüttl? Ganz schlechtes Gerücht. Nee. Finde ich nicht gut. Ja, aber wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Also mal ganz ehrlich, jetzt sag ich mal, was mein Bauchgefühl sagt, es gibt eigentlich nur einen Kandidaten und der heißt Jupp Heynckes. Also alle anderen Optionen sind für mich enorm risikobehaftet, vor allem mit dem Hintergrund, dass Bayern ja schon so ein Stück weit vor einem großen Umbruch steht. Also müssen wir uns Jogi Löw. Jogi Löw kann er doch nicht von dem Bundestrainerposten zu den FC Bayern. Doch, weil es reicht. Du kannst ja auch einen Rentner zurückholen und der wird trotzdem die Champions League vielleicht gewinnen. Ich glaube, dass bei Jupp Heynckes wirklich so eine gewisse Strahlkraft dazu beiträgt, dass er momentan wieder so erfolgreich ist. Und weil viele Spieler dabei sind, die mit ihm auch enorm erfolgreich waren. Ja, und die jungen Spieler sehen so hinauf zu ihm, zu Papa, zu Onkel Heynckes. Allein der Coman. Ja, möglicherweise, ja, klar. Alles nutze ich irgendwann ab, auch die Tore von Lewandowski. Aber du hast jetzt einen großen Umbruch. Ribéry, Robben, die Geschichte, das wird so spannend im Sommer. Chris, du kennst Uli Hoeneß. Du hast ihn erlebt. Jahrzehntelang. Es war im Endeffekt dein Fuckbuddy lange Zeit. Ganz ehrlich, kannst du dir vorstellen, dass eine Uli Hoeneß sich gerade wirklich damit anfreunden kann, dass so ein Typ wie Tuchel diesen Umbruch, der ansteht, übernimmt? Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. So ein Typ wie Tuchel, nein. Der Trainer Tuchel schon. Ich glaube, also fachlich ist der doch ein Guardiola. Das ist nicht, nicht ohne Grund sind die beiden doch Fuck-Buddies. Ja, ich glaube, fachlich sind die. Ja, schon Sex. Aber die beiden halte ich. Also, Tuchel ist fachlich, jetzt mal ganz im Ernst, haltet ihr von dem fachlich nichts oder wie? Also ob der jetzt ja diese Analytiker-Interviews gibt, hin oder her? Nee, ich habe folgendes Problem mit dieser Thematik Fachlichkeit etc. Weil ich glaube, dass ein Trainer viel mehr psychologische Qualitäten haben muss. Das, also in der heutigen Zeit macht das für mich einen ganz enorm großen Anteil an Erfolg und Misserfolg aus. Weil, das meinst du eher bei den Bayern mehr als bei einem Augsburg oder was? Ja, wo die Spieler eh schon spielen können. Und wissen, vor allem die Herangehensweise für Bayern München ist ja fast in jedem Spiel gleich. Also das ist ja jetzt nicht so, dass Bayern München sich ständig auf die Gegner einstellt und taktische Raffinesse. Nö, ist immer eine Fünferkette knacken. Ist immer so, jede Woche. Ja. Also letzten Endes bist du als Coach da wirklich nur noch im Endeffekt gefordert, vielleicht Nuancen zu verstehen. Das ist aber auch eine Qualität. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es schon ein Problem sein könnte, wenn ein Tuchel seine Show abzieht vor Spielern wie Arjen Robben, Franck Ribéry und sollte Lewandowski bleiben, so jemand, ich weiß nicht, weißt du, also dass da schon so vielleicht ein Stück weit die Autorität leidet, könnte ich mir vorstellen. Das ist natürlich, wenn der Erfolg hat, dann reden wir darüber nicht mehr. Wenn der kommt und alles läuft wie am Schnürchen, reden wir darüber. Und dann reden die Spieler auch, obwohl, dann reden die Spieler auch nicht drüber, würde ich gar nicht sagen, weil er hat ja den DFB-Pokal gewonnen und es gab ja trotzdem ordentlich Knatsch, auch mit dem Schmelzer, ne, der ja, glaube ich, Kapitän ist bei den Dortmundern und der war ja der größte Disser vor dem Herrn da. Oh, Schahin auch. Wobei Schahin, muss man auch sagen, ein Spieler, der so langsam ist. Also jetzt natürlich ist es nicht der langsamste Spieler der Welt oder so, aber das war halt schon immer sein ganz großes Manko, dass ihm die Geschwindigkeit fehlt. Und wenn du dann so ein System spielst, wie Tuchel das spielt, kann ich mir schon einfach, das ist einfach nachvollziehbar, warum Schahin dann nicht die erste Wahl ist. Kannst du dir denn das System Tuchel bei den Bayern vorstellen? Ich glaube, dass er auch anders spielen würde. Also ich glaube nicht, dass er so extrem pressen würde die ganze Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass er sich da auch umstellt. Schwer zu sagen, weil es kommt natürlich darauf an, welche Spieler kommen zum FC Bayern. Ja. Weil da müssen auch für die Außenposition, da muss ja noch was gemacht werden. Also das sind ja schon der Malcolm kommt wohl nicht da. Ne? Dieser Frankreich, der spielt, das soll wohl ein Riesentalent sein. Jetzt wird dieses Wendell, ach Quatsch, wie heißt der? Der Jamaikaner? Von Leverkusen. Usain Bolt, wie heißt denn der? Welcher Jamaikaner? Von Leverkusen. Ist der Jamaikaner? Ja, nachher. Bailey. Bailey, der ist wohl, jetzt wird immer heißer, da die Geschichte. Ja. Das könnte ich verstehen, wenn Bayern versucht, da zuzuschlagen. Würde mich auch freuen, weil das auch wieder so ein Spieler ist, den würde ich schon noch gerne in der Bundesliga mitverfolgen. Absolut. Und das ist, glaube ich, da regen sich die Leute dann immer drüber auf. Ja, dann kaufen sie in der Bundesliga, da fischen sie in der Bundesliga, machen die Konkurrenz schwach. Aber preis-leistungsmäßig macht es Sinn, in der Bundesliga einzukaufen. Es tut mir leid. Ja, und das ist auch schon immer so gewesen. Also die Leute, die das sagen, die kaufen ja selber Spieler von Vereinen, die jetzt, was weiß ich, dann unten bei 14, 15 rumkrepeln. Ja. Von der zweiten Liga werden dann Spieler hochgeholt und sorgen dann dafür, dass ambitionierte Zweitligisten in der Versenkung verschwindet. Das ist halt so. Man plant natürlich auch schon viel um Bailey rum. Ne? Der soll dann immer, wenn er ins Stadion kommt, kommen dann auch so Aufblaspuppen, kommen dann immer und kriegt dann auch T-Shirts bedruckt und alles. Das ist schon alles, läuft schon alles, die ganze Werbemaschinerie um Bailey. Was hältst du eigentlich von Gnabry, wenn der dann nächste Saison zu euch stößt? Ja gut, kann ich nicht sagen. Ich dazu gucke ich zu wenig Hoffenheim-Spiele. Ich kann doch nicht sagen, wie der da abgeht. Ein Satz, ist so. Den man so noch nie gehört hat. Nee, ich denke auch nicht. Ich ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, so ein überschaubares sportlich-finanzielles Risiko. Wenn er nicht einschlägt, dann halt nicht. Ich glaube es mal nicht, oder? Also wisst jeder mehr? Wie ist denn der gerade drauf? Ich habe keine Ahnung. Ja, der ist schon gut, aber das ist ein Spieler, der könnte überraschen. Er könnte überraschen. Aber wie du halt schon richtig sagst, ich hätte jetzt auch nicht die allergrößten Hoffnungen, dass er der Heilsbringer der neuen Saison wird, Pocho. Das glaube ich sowieso nicht. Nee, erstens nicht der Heilsbringer der neuen Saison, auch zweitens nicht der Spieler, der vielleicht irgendjemanden da setzen könnte oder würde. Aber Chris hat absolut recht, wenn man sozusagen so einen Spieler in der Hinterhand hat, selbst wenn man ihn eine Hinserie spielen lässt und ihn dann wieder weiter verleiht oder sonst irgendwas, hat man weiterhin einen Spieler, der sich bei großen Bundesliga-Vereinen sicher einen Platz finden wird und da weiterentwickeln kann und ihn sozusagen formen kann bis zu dem Zeitpunkt, wo man ihn braucht. Und das ist, denke ich, eine vernünftige Sache. Ansonsten ist das auch ein überschaubares Risiko hinsichtlich seines finanziellen Marktwertes, selbst wenn man ihn verkaufen würde, bleibt dieser enorm hoch, alleine von seiner Reputation her. Und das funktioniert. Das funktioniert. Bayern-Trainer, habe ich letzte Woche gelesen, Mauricio Pochettino von Tottenham. Was hältst du von dem? Der wird schon auch bei anderen großen europäischen gehandelt. Ich habe erst gedacht, die haben Pochettino geschrieben. Ich habe erst gedacht, das macht der Pocho das. Dem würde ich das zutrauen. Pochettino geschrieben, ja. Du hast Pochettino geschrieben. Ja, bei unserem Workflow. Ja. Im Workflow-Workshop. Ja, jetzt kommt hier gerade hier rein. Was denn? Ja. Jetzt muss ich kurz das Baby nehmen. Dann nimm's mal. Und dann erzählst du dem Baby kurz was über den. Ist das für dich eine Option, ja oder nein? Nee, ich denke nicht, oder? Also es war ja immer die Aussage, dass ein Deutschsprachiger kommt. Ich weiß nicht, ob der jetzt Deutsch spricht. Ja gut, ich meine, das kannst du ja auch im Zweifel lernen. Also ist jetzt nicht so, dass man Deutsch nicht erlernen könnte, ist vielleicht schwer, aber das ist halt das Problem für mich. Ich sehe keinen klaren Favoriten auf den Trainerposten beim FC Bayern. Ist der noch Trainer bei den Spurs? Der ist noch Trainer bei den Spurs. Ja, der macht dann ja auch seit Jahren auch einen Mega-Job, ja. Vor allen Dingen arbeitet er halt hervorragend mit jungen Spielern. Also da sind wir wieder bei dem Thema Umbruch. Das ist jemand, der bewiesen hat, dass er mit aufstrebenden Stars arbeiten kann, aber, ja, auch... Pass mal auf, da kann er gleich einen Harry... Ja? Nur mit aufstrebenden Stars sozusagen. Das ist natürlich auch das Ding, dass du da ein gewisses Fingerspitzengefühl hast, wie du dann die Etablierten beziehungsweise die Älteren mit den Jungen irgendwie vereinst und dann zu einem tollen Team formst, wie es jetzt zum Beispiel Real Madrid schafft oder so. Ja, also das ist ja auch. Dann kann er gleich einen Harry Kane mitbringen. Ja, wenn man den Lewandowski. Ein schöner Ersatz für den Lewandowski. Ja, gut, jetzt kommen wir mal schnell noch zu unserem dieser Woche, sonst wird das ja alles zu lang. Aber was glaubt ihr denn, wer weiterkommt? Also Bayern, so, Sevilla, ja. Kommt Bayern komm, weiter, ne? Komm, oder? Dann sagen wir das noch kurz. Sevilla, Bayern, Pocho. Juve, Real. Ja. Ja, Bayern kommt weiter. Ich habe auch direkt im ersten Moment gedacht, das wäre ein leichtes Los. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, da über ein leichtes Los zu reden, aber es hätte den FC Bayern sicher sehr viel härter treffen können. Okay, Juve, Real, Chris? Ja, Real. Ich weiß nicht, Real hat diesen Nimbus von einfach Giganten. Nee, Real. Absolute Champions-League-Mannschaft. In der Liga kacken sie ab, aber in der Champions League sind sie immer on point, mega geil drauf. Also ich jetzt 6-3 gewonnen, ich weiß nicht, ob man da von abkacken sprechen kann, aber ich das Rückspiel mit dem Rückstand auf Barcelona, der ist so groß wie noch nie zuvor, also weiß ich nicht, wann es das letzte Mal diesen Abstand gab zwischen Barca und Real. Also das Rückspiel natürlich in Madrid, für mich ein Riesenvorteil. Ja. Pocho? Ja. Schwer. Wirklich schwer, aber Real wird sich da durchsetzen. Juve ist natürlich mega abgezockt. Das haben sie natürlich jetzt auch wieder gegen Tottenham gezeigt. Ja. Also, da sind schon also gerade der Mandzukic auch da vorne drin, den man immer so ein Wollte bisschen ich unterschätzt. Sagen, ja. Aber der ist schon... Weil der geht aber auch partout nicht zum Friseur, oder? Weil das nicht muss, Chris, das ist es. Jetzt was ich nicht leisten kann vielleicht. Das Spiel ist natürlich absolut dein Spiel. Liverpool gegen Man City. Ja, gut. Liverpool, ne? Ja, klar, Liverpool. Was denn sonst? Nein, aber ich glaube wirklich, dass die im Moment auf so einer Euphoriewelle wirklich hinsurfen und da vielleicht sogar Gen-Endspiel surfen. Also ich glaube, da kann einiges entstehen. Ich finde, wenn ich jetzt darf, ich finde Liverpool auch gerade so geil. Ne? Dieser Mané, Salah, Firmino-Sturm, ne? Die haben ja auch diesen Sprechchor, ne? Irgendwie bla bla bla, we sold Coutinho und haben noch irgendwie die anderen drei, weißt du, die einfach, seitdem er weg ist, 100 Milliarden mal mehr Tore schießen. Wie entfesselt die drei? Ich finde das so großartig. Ich finde, also, das ist hart. Können beide weiterkommen? Geht das? Das ist auch ein geiles Duell. Also für mich das Duell dieses Viertelfinals. Obwohl Juve auch geil ist. Ja, das ist natürlich. Liverpool. Ich sag Man City. Das Ding ist, aus meiner Sicht ist das die beste Chance für Liverpool, eine Runde weiterzukommen, weil diese inländischen, diese Binnenduelle, das ist immer sehr tricky, glaube ich. Vor allen Dingen für die Mannschaft, die vermeintlich besser zu sein scheint. Also Man City, wir reden jetzt von Liverpool, wie geil die sind, aber Man City spielt natürlich schon eine mega Saison da in England. Und auch in der Champions League haben sie bislang wirklich aus meiner Sicht einen sehr souveränen Auftritt hingelegt. Aber nichtsdestotrotz, was Pocho auch gesagt hat, die haben so eine gewisse Euphorie in der Mannschaft, ähnlich wie das Kloppo mal hatte mit Dortmund. Und da ist viel möglich. Und mein Herz sagt Liverpool, der Verstand sagt Man City. Aber ich. So geht's mir auch. Ja, ich hau mal Liverpool raus, einfach weil es geil wäre. So. Und Barca, Rom, da tippe ich souverän auf Barcelona. Ja, klar, glaube ganz. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht. Wie sieht es bei Rom aus in der Liga? Weiß das jemand? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, die Liga verfolge ich nicht, aber ich habe mir die Champions League-Spiele beide angeguckt. Und ja, ich weiß, also gefühlt ist das eine gute Euroleague-Truppe. So, ja. Aber trotzdem, darf man auch nicht unterschätzen. Die haben auch den einen oder anderen da vorne drin, der das Fußballspielen versteht. Dzeko ist auch immer so ein gefährlicher Typ, der mal eine Bude reinmachen kann. Aber ich weiß nicht so richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Barcelona gefährlich werden können. Nein, das glaube ich auch überhaupt nicht. Ja, es ist auch egal, dass Barcelona das Rückspiel in Rom hat. Ich glaube, nee. Leipzig-Marseille? Kommt Leipzig weiter? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Der Payet ist halt nein. Bei Marseille. Ja, aber Leipzig kann das schaffen. Doch. Ich glaube auch, dass der eine Chance hat. Ist nicht leicht, aber machbar. Hätte schlimmer kommen können. Gut, jetzt aber. Dieter der Woche. Da müssen wir schnell hin. Da müssen wir ins Bett kommen. So, der Dieter der Woche. Also wir wählen jetzt in Zukunft immer den Dieter der Woche. Und zunächst war es so, dass ich dachte, wir machen sowas wie ein MVP der Woche. Und dann meinte Chris schon, ja, nur auf die Bundesliga bezogen. Ich weiß nicht so richtig, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Spieler, der mir mehr Spaß macht. Dann habe ich gedacht, der Pocho kam dann auf die Idee, auch Offizielle zu nominieren. Und jetzt sind wir auf dem Stand, der Dieter der Woche ist im Endeffekt alles. Der Dieter der Woche muss nicht unbedingt in der Bundesliga spielen, muss auch kein Offizieller sein. Es kann alles sein. Dieter der Woche, Hauptsache irgendwie ein Fußballbezug, aber ansonsten ist der Dieter der Woche alles. Nicht gut, nicht schlecht, nicht mittelmäßig. Der Dieter der Woche ist einfach der Dieter der Woche. Das wird letzten Endes ein eigenes Synonym, so wie Korkutten. Ja, Korkutten heißt, wenn du irgendwo hinkommst und eigentlich nichts drauf hast, aber trotzdem erfolgreich bist. Achso, ich dachte, das kommt irgendwie von Squirten oder so. Ja, es ist eine ähnliche Sache, ja. Squirten ist das schon ein offizielles Tu-Wort, jetzt Korkutten? Korkutten, ja. Aber hat nichts mit den Korkutten zu tun, oder? Nee, das waren, was? So, Chris, ich lass dir mal einen Vortritt. Das muss ich noch sagen. Ihr, liebe Zuhörer, könnt abstimmen, wer Dieter der Woche wird. Das liegt sozusagen in eurer Hand. Der Podcast wird am Dienstagabend veröffentlicht. Die Umfrage startet standesgemäß Mittwoch 15.30 Uhr Fußballzeit auf Twitter @DieterCast. Ist der Twitter-Account, ist der schönste Twitter-Account, @DieterCast. Da bitte folgen, bitte folgen, bitte folgen. Und dann wird morgen Mittwoch 15.30 Uhr der Woche gewählt von euch. Die Umfrage geht nur 24 Stunden an, das geht das auf Twitter nicht. Das heißt, ihr müsst schnell sein, bis Mittwoch 15.29 Uhr muss abgestimmt werden. Und jetzt kommen die drei Auswahlmöglichkeiten. Der Chris beginnt. Bis Donnerstag 15.29 Uhr. Was habe ich gesagt? Mittwoch. Das ist falsch, Donnerstag ist richtig. Ja. Jetzt kommt Chris, gleich mit einem Hammer. Gleich mal so. Ich komme gleich mit dem Hammer. Es ist für mich der Spieler. Ich freue mich so, ne? Ich freue mich so. Wo kam der her? Aus Salzburg, oder? Aus Salzburg dann nach Lazio, oder? Lazio und dann zu Liverpool. Für mich ganz klar Dieter Salah. Es ist Dieter Salah. Du der hast Junge den Vornamen so schön ausgesprochen. Mohammed? Inshallah. Mohammed Salah? Ich find den Jungen einfach großartig. 4 Tore gegen Watford. Ich habe die The Zone-Zusammenfassung 80 Mal geguckt. Großartig. Der Typ ist einfach, wenn der bei Bayern spielen würde, ne? Also sein Werdegang: Al-Mokaflon Al-Asb. Es in 41 Spielen 13 Tore geschossen. Oh ja. Dann war er beim FC Basel: 47 Spiele, Basel, 9 genau. Tore. Dann ist er zu Chelsea gegangen, wurde ausgeliehen an Florenz, ist dann weiter nach Rom, aber zur AS, nicht zu Lazio. 65 Spiele, 29 Tore und jetzt kommt's, Liverpool, 30 Spiele, 28 Tore, da sage ich natürlich, BÄM! Hat in seiner Debütsaison wettbewerbsübergreifend 36 Tore geschossen, hat keiner in seiner Debütsaison geschafft und er hat ja noch ein paar Spiele. Also, Mohammed Dieter Salah, ich liebe den Jungen. Ich finde den so großartig. Der ist dynamisch. Der macht auch mal so Müller-Tore, so außer Drehung reingezwirbelt. Der Typ ist komplett, nicht ohne Grund, Real, großer Interessent. Und auch nicht ohne Grund, liebe Kinder. PSG auch, oder? PSG auch. Möglicherweise der nächste Next Big Sing-Transfer. 245 Millionen stehen da im Raum. Junge. Das ist eine Ansage. Mohammed Dieter Salah. Ja, du bist ja völlig euphorisch. Ja, wirklich. Auch die Frisur und alles, toll. Oder mal. Nee. Für mich gab es ganz viele, die zur Auswahl standen. Ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Ishak Belfodil fand ich großartig, was er da gezeigt hat. Ich weiß, ist jetzt optisch nicht gerade der heiße Scheiß, aber wer zwei Tore schießt und eins vorbereitet und das in Augsburg, ist eigentlich fast schon prädestiniert dafür. Aber nee, dann auch irgendwie nicht. Also der fliegt schon mal raus. So, dann ist natürlich für mich Mario Gomez, gar keine Frage, das ist natürlich absolut auch ein Typ, der für mich als Dealer der Woche in Frage kam. Aber nach längerem Überlegen und vor allem nach Öffnen der Statuten habe ich mich dazu entschieden, den Typen aus der Tipico-Werbung zu nominieren, weil mir dieser Typ unfassbar auf den Sack geht. Kennt ihr die Werbung? Kennt ihr natürlich. Dieses Welche? Hier, mein Schwanz ist dicker als dein Fotzloch. Ach, du, der, ja, Fall, schön. Wir sind ein der Team voll. Tipico-Hure. So, ja. So, das läuft da nicht auch Kimmich durchs Bild immer? Ja, und der Krieger auch. Ja, ja, der Krieger sowieso. Also der Tipico-Mann wird für mich wird von mir nominiert. Und ich muss hier noch eine, und da grüße ich meine Freunde vom Pixelburg-Podcast, eine ohne Robbe Menschen anbringen. Und zwar die zwei Wichser von Betway. Entschuldigung, aber ist das eigentlich ernst gemeint oder soll das Satire sein? Diese welche meinst du, im Schlauchboot oder im Weltall? Alles. Ist das, soll das witzig sein oder machen die das absichtlich schlecht, weil sie denken, dass das witzig wäre? Das soll witzig sein, ich gehe davon aus. Die meinen das richtig, also das ist ernsthaft Humor, den sie da verkaufen wollen. Ich denke ja. Das ist eine Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was es im Fernsehen gibt. Ich wäre bereit, Sky, ihr werdet diesen Podcast mit Sicherheit hören, ich bin bereit, das 98-fache zu bezahlen, von dem, was ich jetzt bezahle, wenn diese verschissene Werbung endlich abgeschaltet wird. Das ist jedes Mal für mich eine absolute Katastrophe. Und eure verfurten Scheiß-Drecksmusiken, die immer kommen, wenn ihr in irgendwelche... Was soll denn die Scheiße? Letzte Woche Toten Hosen. Fahr am Bus vor, du Hure. Also ohne Scheiß, Papier mit dem Arsch. Das kann ich mir auf Spotify anhören, wenn ich so eine Kacke hören will. Da vergeht's einem. Ja? Da guckst du dir so eine Scheiße an wie Wolfsburg gegen Schalke und dann kommt ständig noch so eine Kackmusik und die Betway-Wichser. Da weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Arschloch. Aber was soll denn das? Da spielen sie Michael Jackson und eine Woche später spielen sie das Team von Babylon Berlin und dann spielen sie... Und das war das Schlimmste. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich hasse sie jetzt schon. So toll, ist so eine tolle Serie. Ist endlich mal, das ist Netflix-Niveau aus Deutschland. Unfassbar. Auch ganz toll die Kulissen. Das ist ganz toll gemacht. Weißt du, wer der Regisseur war? Tom Tykwer. Das ist so Tykwer. Das ist so toll. Damals in Cloud Atlas. Ach, du siehst die Einstellung wieder. Oh, toll, das ist so schön fotografiert. Die Kamera ist hervorragend. Ja, ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich kenne Ronald und Ronald hat mal früher für den Kameramann hinten das Arschloch immer ausgelutscht. Ganz toll, wirklich schön. Ja, fick deine Mutter. Ja. So, Tipico-Mann ist von mir nominiert und jetzt kommt Pocho. Also ich muss sagen, bei mir vereinigen sich eure Nominees eigentlich zusammen. Mir war das von Anfang an klar. Also er hat weil er so viele Nominierung hat, ähnlich viel Fußballtalent wie Salah. Oh ja. Jetzt. Und hat aber ähnliches Bad Boy Image wie der Tipico-Mann. Und hat das dadurch noch verstärkt. Also wenn ich jetzt noch den dicken Bauch? Wenn ich das jetzt vergleichen würde mit einer Filmrolle, würde ich den Moment nehmen, an dem Jules Winfrey seine Geldbörse in Pulp Fiction im Diner auspackt und sagt, in der deutschen Fassung ist es der, es ist die mit den Worten böser schwarzer Mann. Und für mich ist es der, wie es im englischen Original ist, der Big Bad Motherfucker. Ja, Dieter jetzt wissen der Woche. Alle, wer gemeint ist. Inka Bause. Mensch, es ist der Big Bad Motherfucker der Woche mit der Beleidigung SL, mit dem Trash Talk ever in der Bundesliga. Wayne Johnson? Nee. Dieter Eberl. Dieter Eberl, toll. Er hat wirklich gewagt, eine falsche These aufzustellen. Er hat Julian Nagelsmann als kleinen Pisser bezeichnet. Toll. Soweit ich weiß, ist Nagelsmann aber um die 1,90. Und darum muss man sagen, er ist ein normal großer Pisser. Und das bleibt er auch, die dumme Sau. Wenn ich so einen Scheiß schon höre, jetzt wird gegen Eberl ermittelt. Oh, so toll. Ja, der hat kleiner Pisser gesagt. Ja. Wo sind wir denn? Nagelsmann wirft Fans mit Wasserflaschen und wird dann auch noch geehrt als Trainer des Jahres. Faschistische Statuten, die wir hier haben. Unfassbar. Darf ich mal fragen, wogegen wird denn ermittelt? Ob's ein Synchronsprecher war? Ja, jetzt überprüft, ob er wirklich ein kleiner Pisser ist. Aber was wird denn getestet? Ob Eber vielleicht synchronisiert wurde von irgendwem anders? Also, so, er hat, du meinst, also, dass da jemand einfach über ihn gesprochen hat? Ja, ja, genau. Und Eberl, weil sonst halten die sich ja auch immer die Finger so vor dem Mund, damit keiner. Genau. Warum hat Eberl das nicht in dem Moment gemacht? So, ja, weil Maxi Eberl hat einfach so ein großes Doppelkinn, da musst du im Endeffekt so Hulk Hogan Hände davor halten, damit man nicht sieht, dass der Mund sich bewegt, weil das Doppelkinn so riesig ist. Hat der Hulk Hogan so große Hände? Nein, der hat diese Finger da, diese riesigen. Ja, ja. Das war auch Andre the Giant. Nee, diese Schaumstofffinger meint er. Ach, aber nee. Stell dir mal vor, wenn Dieter Hecking mit zwei so Hulk Hogan, Hulkamania-Finger hinter Maxi Eberl gestanden wäre, damit man das nicht sieht. Das wäre echt, ein gutes Meme. Aber ich muss sagen, das hat mich gefreut. Weil man muss jetzt irgendwie so richtig Bilder raussuchen, wo Maxi Eberl richtig böse drauf aussieht. Und wo immer Nagelsmann als kleinen Jungen daneben stellt, der wo von Maxi Eberl als Dieter Eberl, wie er nach der Abstimmung heißt, weil da gibt es keine zwei Meinungen. Dieter Eberl wird es machen, weil kleiner Pisser zu Julian Nagelsmann zu sagen, das ist der Big Bad Move der Woche und der muss einfach belohnt werden. Da gibt's what you gonna do when Maxi Eberl is running wild? Wobei man sagen muss, noch nie wurde, also gab es so eine Beleidigung, glaube ich, an der Trainerbank und mit so viel Verständnis vor allem von allen anderen. Also man hat ja wirklich das Gefühl, dass kein Mensch so mal gesagt hat, Mensch, das geht, also so richtig entrüstet, ehrlich entrüstet war ja niemand. Es ist im Endeffekt war das so ähnlich wie dieser Spieltag hier, der unter dem Motto Toleranz oder was stand. Da muss ich auch noch was zu sagen, bitte. Also, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Da wird schon wieder dargestellt, wie ein Wort durchgestrichen wird. Ich habe das in der Podcast-Geschichte, die wir zusammen machen, bestimmt schon 10-mal erzählt. Aber ich habe von meinem Direktor der 5. Klasse irgendwann mal so ein Patch auf der Jeansweste gehabt, was man damals in den 90ern noch getragen hat. Und da war so dieses typische linksradikalen Symbol drauf, wie dieses Hakenkreuz in die Mülltonne geschmissen wird und durchgestrichen ist. Das war ein Statement damals. Besonders bei mir hier in der Gegend. Glaub mir, das war ein Statement. Dafür habe ich so oft genug aufs Maul gekriegt. Aber nein, das Schlimme daran, mein Direktor sagt mir dann, man würde keine Sachen malen, die man später durchstreicht. Und damit hatte er fucking recht vor über 20 Jahren. Und jetzt machen die das im Fernsehen als große Nummer. Also das geht zu weit. Also das Ding Big ist halt, Boy, Dieter Eberl ist der Motherfucker der Woche. Wie hieß denn jetzt diese Aktion da vom DFB? Der Spieltag schon. Diskriminierung. Ich finde es super, weil der Tabellenerste hat sich jetzt erstmal Qatar Airways als neuen Sponsor geholt. Ich finde, da hört das dann auch schon wieder auf mit dem Verständnis gegen Diskriminierung. Also ich finde, da kann man dann schon sagen, okay, ist halt dann nicht mehr so. Es ist eine ganz heuchlerische Aktion, gegen die man eigentlich nichts sagen kann, weil sie in der Sache gut ist. Aber sie ist halt mega heuchlerisch, ja, weil wenn ich einmal im Jahr mein Gewissen mit so einer Aktion beruhige, bringt das rein gar nichts. Aber gut, das ist, ja. Das ist halt typisch deutsch, ne? Das ist überall so. Guck doch die ganzen Amis an, die sich damit brüsten, wenn sie irgendwo wieder für irgendeinen Hurricane-Opfer gespendet haben oder sonst irgendwas. Die Qualität ist nicht darüber zu sprechen, sondern es einfach zu tun. Das hat mehr Größe aus meiner Sicht. Und wenn ich mich jedes Mal hinstellen muss, die scheiß Katze ist vom Schrank gesprungen. Wo kommst du denn jetzt her? Also, kommt direkt auf meinen Schreibtisch vor mir. Olaf. Die Scheißkatze. So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt reicht's auch. So, wir weiß ich nicht, ob wir uns nächste Woche hören, das machen wir ganz kurzfristig. Wir müssen ja sehen, ob wir uns hören. Ja, sind ja großartige Spiele. Deutschland, Spanien, Deutschland, Brasilien. Ohne Scheiß, ich finde die Spiele wirklich geil. Also, ich interessiere mich prinzipiell schon für die Spiele. Weil dein Torero nominiert ist. Mario Gomez, der wird natürlich, also im Endeffekt ist der schon gesetzt für mich im Sturm, für die Weltmeisterschaft. Jemand, der so kaltblütig die Tore macht. Darf ich euch eine ganz kurze Abschiedsfrage stellen? Ja. Beide. Kommt Poggio Ulle mit zur WM? Ulle, kommt Ulle mit zur WM? Soll ich dir ganz ehrlich was dazu sagen? Lass mal. Tschüss. Ehrlich. Ja. Er hätte es verdient. Warum hat er es denn jetzt verdient? Weil er eine gute Saison die ganze Zeit spielt. Aber es gibt Spieler, die seit 4 Jahren eine gute Saison am Stück spielen. Ja, aber die sind nicht Torwart. Die sind nicht. Doch! Aber wer denn? Na, die jetzt nominiert wurden. Der Leno ist so eine Hure. Ja, eben. Ja, das mag sein, aber nichtsdestotrotz hält er seinen Kasten auch immer regelmäßig mit richtig tollen Aktionen sauber. Ja, aber nicht gegen große Mannschaften. Richtig. Also ich glaube, richtig, dass in Jan Ulreich... Gegen so eine UEFA-Cup-Kacke da, weißt du? Ja, jetzt toll. Der Pocho im Eberl-Modus ist er, im Eberl-Modus. Ja. Also da kann ich im Endeffekt nichts entgegensetzen. Ich gebe mich geschlagen, Ulle mit zur WM und wenn es als Maskottchen ist. Ich finde, hat er sich verdient. Ihr habt recht. Und Eberl trägt die Fahne. Ihr müsst mal darauf achten, wenn Ulreich, das ist mir jetzt beim FC Bayern TV aufgefallen, wer mal Zeit hat, geht auf YouTube, geht auf diesen FC Bayern-Kanal und guckt euch das Gespräch mit Jan Ulreich an. Da sieht man nämlich, dass seine Stirn so klingonische Ausprägung hat. Das stimmt irgendwas nicht. Er hat so eine Narbe. Das ist ein Reptiloid oder wie die heißen. Deswegen ist der ein wirbelloses Pantoffeltierchen. Du kannst einen Klingon nicht mit einem Reptiloid vergleichen. Wenn das hier irgendein Nerd hört, der... Keine Ahnung, ich hab das noch nie angeguckt. Ja, Mann, das sagt doch nicht. Einfach mal die Klappe halten, wenn man keine Ahnung hat davon. Hast du nicht Lord of the Rings online gespielt, Pocho? Nee, Lord of the Rings online habe ich nicht. Was war das dann? Ich spiele Teso, Elder Scrolls. Teso, genau. Da gibt es auch so ein Ulreich, ne? So eine Ulreich-Rasse. Also jetzt wird es mir zu pervers. Ich gehe. Bis dann. Tschüss. Tschö. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.